Die Philosophie im Boudoir. Szenische Lesung nach dem Roman des Marquis de Sade. Aus dem Französischen von Barbara Ronge. Textfassung und Regie Michael Farin. Musik Zeitblom. Mit Jens Harzer, Dagmar Manzel, Ulrich Nöten, Annette Ratte-Polle und Lilith Stangenberg. Sowie als Marquis de Sade Blixa Bargeld. Wollüstige Menschen jeglichen Alters und jeden Geschlechts, euch widme ich diesen Text. Macht euch seine Prinzipien zu eigen. Sie befördern eure Leidenschaften. Leidenschaften, aus denen kalte und platte Moralprediger euch ein Schreckbild zu machen suchen. Obwohl sie doch nichts anderes sind als die Mittel, die die Natur anwendet, um den Menschen seiner Bestimmung zuzuführen. Doch nur sie allein wird euch zum Glück geleiten. Sinnliche Frauen, möge die wollüstige Saint-Ange euer Vorbild sein. Verachtet wie sie all das, was den göttlichen Gesetzen der Lust entgegensteht. Junge Mädchen, die ihr allzu lange die unsinnigen und gefährlichen Fesseln einer abstrusen Tugendhaftigkeit und einer abscheulichen Religion getragen habt, ahmt die leidenschaftliche Eugenie nach. Zertretet rasch wie sie all die lächerlichen Vorschriften, die euch eure einfältigen Eltern eingeprägt haben. Und ihr, liebenswerte Verderbte, die ihr von Jugend an keine anderen Zügel als eure Begierden und keine anderen Gesetze als eure Launen hattet, euch diene der Zyniker Dormancey als Beispiel. Seine Lehre überzeuge euch, dass das unglückselige Individuum namens Mensch ohne seine Einwilligung in dieses triste Universum geworfen, nur dadurch ein paar Rosen auf die Dornen des Lebens streuen kann, indem es den Bereich seiner Neigungen und Liebhabereien erweitert, indem es alles seiner Wollust dienstbar macht. Guten Tag, lieber Bruder. Wie schön, dich zu sehen. Nur, was ist mit Monsieur Dormancey? Er kommt um 3. Zeit genug zum Plaudern. Über all unsere obszönen Pläne. Wirklich, mein Freund, je vernünftiger ich mittlerweile sein müsste, umso mehr erregt sich mein verfluchter Kopf. Und du lässt mir noch dazu alles durchgehen. Das macht mich nur noch immer schlimmer. In meinem Alter müsste ich doch längst fromm sein, und dabei bin ich die zügelloseste aller Frauen. Man macht sich keine Vorstellung davon, was ich mir ausdenke, mein Freund, was ich noch alles zu tun gedenke. Eine Zeit lang glaubte ich, es würde mich vielleicht zur Vernunft bringen, wenn ich mich einzig an die Frauen hielte, meine Begierden auf mein Geschlecht konzentriert, würden sich dann nicht mehr so dem euren entgegendrängen. Chimärische Pläne. Die Vergnügungen, die ich mir versagen wollte, stellten sich meinem Geiste nur noch lebhafter dar. Wer wie ich für die Libertinage geboren ist, sollte sich keine Zügel anlegen. Leidenschaftliche Begierden zerreißen sie nur allzu bald. Kurz, mein Lieber, ich bin ein amphibisches Wesen. Ich liebe alles, alles amüsiert mich. Ich möchte alle Arten der Wollust verbinden. Aber dennoch, Bruder, ist es nicht völlig verrückt von mir, den merkwürdigen Dormancier kennenlernen zu wollen, der, wie du sagst, sein Leben lang mit keiner Frau so verkehrt hat, wie der Brauch es vorschreibt, der Sodomit aus Prinzip einzig sein eigenes Geschlecht vergöttert und dem unseren nur nachgibt, wenn man ihm die Reize überlässt, deren er sich bei den Männern bedient. Ah, Bruder, Dies ist meine bizarre Idee. Ich will der Ganymed dieses neuen Jupiter sein. Ich will seine Neigungen, seine Ausschweifungen genießen. Ich will das Opfer seiner Irrtümer sein. Deshalb schildere ihn mir, deinen Dormancier. Ich beschwöre dich, damit ich ihn gut im Kopf habe, bevor er erscheint. Dormancier, Schwester, ist groß, wohlgestaltet. Er hat lebhafte, geistreiche Augen und die schönsten Zähne auf der Welt. Eine gewisse Weichlichkeit in Gestalt und Haltung. Dabei besitzt er höchste Eleganz, eine angenehme Stimme und ist durch und durch ein Philosoph. Er glaubt hoffentlich nicht an Gott. Was sagst du da? Dolmossé ist der größte Atheist, der sittenloseste Mensch. Weitestgehende und vollständigste Verderbtheit erfüllt ihn. Er ist das ruchloseste Individuum auf der Welt. Wie mich all das erhitzt. Ich habe ihn von deinen Plänen unterrichtet. Er ist einverstanden. Dennoch warne ich dich, Schwester. Was ich mit ihrer Schwester zu tun bereit bin, ist eine Ausnahme, sagte er mir. Eine Absonderlichkeit, mit der man sich nur unter Wahrung vieler Vorsichtsmaßregeln besudelt. Sich besudeln? Vorsichtsmaßregeln? Ich liebe die Sprache dieser Leute wahnsinnig. Unter uns Frauen haben wir ebenfalls derartige Exklusivworte, die wie jene den tiefen Abscheu beweisen, der uns gegenüber allem erfüllt, was nicht zum akzeptierten Kult gehört. Aber so sage mir doch, mein Lieber, er hat dich gehabt, oder? Mit deinem entzückenden Gesicht und deinen 20 Jahren. Da muss man, glaube ich, so einen Mann fesseln. Ich will dir meine Ausschreitungen mit ihm absolut nicht verbergen. Du besitzt zu viel Geist, um sie zu tadeln. Tatsächlich aber liebe ich die Frauen und gebe mich jenen bizarren Neigungen nur hin, wenn ein liebenswürdiger Mann mich dazu drängt. Es gibt nichts, was ich dann nicht täte. Zu weit bin ich von jenem Dünkel entfernt, der unsere jungen Laffen glauben machen will, man müsse derartige Anerbieten mit Stockschlägen beantworten. Ist der Mensch Herr seiner Neigungen? Man muss die beklagen, die besondere haben, doch man darf sie nie beleidigen. Ihr Unrecht ist das der Natur. Sie hatten es ebenso wenig in der Hand, mit andersartigen Neigungen zur Welt zu kommen wie wir, krummbeinig oder wohlgestaltet geboren zu werden. Sagt euch übrigens ein Mann etwas Unangenehmes, wenn er euch den Wunsch bezeugt, sich mit euch zu vergnügen? Nun, wirklich nicht. Er macht euch ein Kompliment. Warum also ihm mit Beleidigungen oder Beschimpfungen antworten? Oh, mein Freund, küsse mich. Du wärst nicht mein Bruder, wenn du anders dächtest. Doch ein paar Einzelheiten. Ich beschwöre dich. Dolmossé erfuhr durch einen meiner Freunde von dem prachtvollen Glied, mit dem ich, wie du ja selbst weißt, ausgestattet bin. Er veranlasste den Marquis de Vie, mich mit ihm zum Souper einzuladen. Nachdem ich einmal da war, musste ich wohl oder übel zur Schau stellen, was ich besitze. Die Neugier schien zunächst das einzige Motiv. Ein überaus schöner Arsch, den man mir zuwandte und den man mich zu genießen bat, ließ mich aber bald erkennen, dass vielmehr die Neigung Zweck und Ziel dieser Untersuchung war. Ich warnte Dolmossé vor den Schwierigkeiten des Unterfangens, doch nichts schreckte ihn ab. Der Marquis war anwesend. Er ermunterte uns, indem er alles, was wir an den Tag legten, betätschelte, befühlte, küsste. »Schonen Sie ihn nicht«, sagte der Marquis. »Sie würden Dolmossé um die Hälfte des Genusses bringen, den er von Ihnen erwartet. Er will gepfählt werden, er will, dass man ihn zerreißt.« »Nun denn«, sagte ich, während ich mich blindlings in den Abgrund stürze. »Du denkst vielleicht, Schwester, ich hätte große Mühe gehabt?« »Nichts dergleichen. Mein Schwanz, so riesig er ist, verschwand, ohne dass ich es merkte, und ich berührte den Grund seiner Eingeweide. Die exzessive Wollust aber, die er verspürte, sein Erbeben, seine köstlichen Worte, all das machte mich selbst nur allzu bald glücklich. Ich überschwemmte ihn.« »Du hast sicher extremes Vergnügen empfunden.« »Sicherlich, mein Engel. Doch was man auch sagen möge, all das sind für mich nur Extravaganzen, die ich niemals dem Vergnügen mit Frauen vorziehen werde. Nun, Liebster, dein delikates Entgegenkommen gilt es zu belohnen. Noch am heutigen Tage will ich deiner Leidenschaft ein jungfräuliches Mädchen überliefern, schöner als selbst Amor. Wie, Schwester, zusammen mit Dolmancet lässt du eine Frau zu dir kommen? Es handelt sich um eine Unterweisung. Ich habe dieses Mädchen letzten Herbst im Kloster kennengelernt. Dort wagten wir nichts, zu viele Blicke hafteten auf uns. Doch wir gaben uns das Versprechen, uns wiederzusehen. Von diesem Wunsch besessen, habe ich mit ihrer Familie Bekanntschaft geschlossen. Ihr Vater ist ein Libertin, den ich für mich gewann. Nun endlich kommt die Schöne. Ich erwarte sie. Wir werden 2 Tage zusammen verbringen. 2 wonnevolle Tage, in denen Dolmancet und ich in ihren hübschen kleinen Kopf alle Prinzipien der Libertinage einpflanzen werden. Wir werden ihn mit unserer Glut entzünden, ihn mit unserer Philosophie füttern, ihm unsere Begierden einflüstern. Und da ich der Theorie die Praxis beizugesellen gedenke, ihr immer auch sogleich demonstriere, was man erörtert, habe ich dir, Bruder, die Myrten-Cytheras bestimmt, Dolmancet, die Rosen von Sodom. So werde ich 2erlei Vergnügen zugleich erleben. Dasjenige, selbst jene verbrecherischen Lüste zu genießen und dabei der liebenswerten Unschuld, die ich in unsere Netze locke, den Geschmack daran einzuflößen. Nun, Chevalier, ist dieser Plan meiner Fantasie würdig? Er ist himmlisch, Schwester, und ich verspreche dir aufs Beste, die reizvolle Rolle zu spielen, die du mir darin bestimmst. O Schurkin, wie du das Vergnügen genießen wirst, dieses Kind zu erziehen. Welche Wonne für dich, es zu verderben, in seinem Herzen jeden Samen der Tugend und der Religion zu vernichten, den seine Lehrerinnen hineingelegt haben. In der Tat, wie abgefeimt. Kein Mittel werde ich scheuen, um sie zu pervertieren, um in ihr all die falschen moralischen Prinzipien zu zerstören, umzustoßen, mit denen man sie vielleicht schon allzu sehr verdummt hat. Ich will sie in 2 Unterrichtsphasen ebenso ruchlos machen, wie ich es bin, ebenso gottlos, ebenso verderbt. Unterrichte Dolmancet davon, sobald er kommt, damit das Gift seiner Immoralismen, das in diesem jungen Herzen zusammen mit dem zirkulieren wird, das ich hineinspritze, in kurzer Zeit jegliche Saat der Tugend ausreißt, die dort ohne uns aufkeimen könnte. Unmöglich hättest du einen besseren Mann dafür finden können. Irreligiosität, Gottlosigkeit, Unmenschlichkeit fließen Dolmancet von den Lippen wie die salbungsvolle Mystik von den Lippen des berühmten Erzbischofs von Cambrai. Er ist der größte Verführer, der verderbteste Mann, der gefährlichste. O liebe Freundin, lass deine Schülerin den Bemühungen dieses Lehrers entsprechen und ich garantiere dir, sie ist alsbald verloren. Nun aber sage mir bitte, wer ist die junge Person? Man nennt sie Eugenie. Sie ist die Tochter eines gewissen Mistival, eines der reichsten Steuerbeamten der Hauptstadt, der so libertin ist wie seine Frau Bigott. Was Eugenie angeht, so würde ich vergeblich versuchen, sie dir zu schildern. Doch glaube mir, dass weder du noch ich jemals Liebreizenderes gesehen haben. Oh, bitte befeuere meine Fantasie, damit ich wenigstens eine kleine Vorstellung von dem Abgott habe, dem ich opfern soll. Nun denn, mein Freund, ihr kastanienfarbenes Haar, das eine Hand kaum fassen kann, reicht ihr bis über die Hüften. Ihr Teint ist von blendender Weiße, ihre Nase leicht gebogen, ihre Augen sind ebenholzschwarz und von einer Glut, oh Freund, es ist unmöglich, diesen Augen zu widerstehen. Du kannst dir nicht vorstellen, zu wie viel Torheiten sie mich schon gebracht haben. Wenn du die hübschen Brauen sähest, die sie krönen, die interessanten Lider, die sie umgeben, und erst ihr Mund, sehr klein, ihre Zähne prachtvoll, und das alles von einer Frische, wie ihr schöner Kopf auf den Schultern sitzt, der Anflug von Adel, wenn sie ihn wendet. Eugenie ist groß für ihr Alter, ihre Taille ein Muster an Eleganz und Feinheit, ihre Brust entzückend. Sie hat die hübschesten Titten. Kaum genug, eine Hand zu füllen, aber so weich, so frisch, so weiß. 20-mal habe ich den Kopf verloren, als ich sie küsste. Und wenn du gesehen hättest, wie sie sich unter meinen Liebkosungen wand, wie ihre großen Augen mir den Zustand ihrer Seele spiegelten. Wahrlich, der Olymp hat nie eine Gottheit besessen, die ihr gleich käme. Doch ich höre sie. Rasch, geh durch den Garten hinaus, um mir nicht zu begegnen. O Himmel, dich verlassen in diesem Zustand. Adieu. Einen Kuss, nur einen einzigen Kuss noch, Schwester. Oh, du Schöne, ich habe dich mit einer Ungeduld erwartet, die du leicht errätst, wenn du in meinem Herzen liest. Oh, du Gute, ich glaubte, ich würde nie ankommen, so drängte es mich, in deinen Armen zu liegen. Fast hätte es meine Mutter noch verhindert. Sie behauptete, es schicke sich nicht, dass ein Mädchen in meinem Alter allein ausginge. Doch mein Vater hatte sie vorgestern so übel zugerichtet, dass ein einziger Blick von ihm Madame ins Nichts versinken ließ. Und ich bin hergeeilt. 2 Tage gibt man mir. O Liebste, was wir einander in diesen 2 Tagen sagen und tun werden. Doch willst du zuvor vielleicht noch frühstücken, meine Königin? Es ist gut möglich, dass der Unterricht sich in die Länge zieht. Liebste Freundin, mich lechzt nur nach deinen Worten. Nun denn, gehen wir also in mein Boudoir. O Gott, liebe Freundin, das ist Verrat. Mein Herr, wie mir scheint, sollten Sie erst um 4 Uhr kommen. Des Glückes, Sie zu sehen, Madame, eile man stets so weit wie möglich voraus. Ihr Bruder wies mir den Weg. Tormancy, welch ein Streich. Teure Eugenie, diese Überraschung darf dich nicht schrecken. Dormancy, den ich als einen äußerst liebenswürdigen Mann kenne und der genau das Maß an Philosophie besitzt, das wir zu deiner Belehrung brauchen, kann unseren Plänen nur nützlich sein. Mache dich also mit dem Mann vertraut, der auf der ganzen Welt am besten in der Lage ist, dich auf den Weg des Glückes und der Lust zu führen, den wir zusammen durcheilen wollen. Oh, das alles verwirrt mich doch zu sehr. Beruhigen Sie sich, schönste Eugenie. Die Schamhaftigkeit ist eine veraltete Tugend, auf die Sie, ausgestattet mit so vielen Reizen, getrost verzichten können. Aber der Anstand... Ein mittelalterlicher Brauch. Halten Sie ein, Monsieur. Eugenie, wir sollten diesem charmanten Mann gegenüber nicht prüde sein. Sieh nur, wie ich ihn küsse. Nun, meinetwegen, aber... Was für ein liebenswertes und entzückendes Geschöpf. Kleine Schelmen, glaubst du denn, dass ich nicht auch meinen Teil von dir haben will? Meine Damen, es ist überaus warm. Machen wir es uns doch bequem. Wir können dann viel besser plaudern. Einverstanden. Ziehen wir diese Gazegewänder an. Sie verhüllen von unseren Reizen nur, was der Begierde verborgen werden muss. Wirklich, meine Liebe, Sie lassen mich Dinge tun? Ganz und gar alberne, nicht wahr? Jedenfalls sehr unschickliche, wirklich. Oh, wie du mich küsst. Welch schöner Busen, eine kaum erblühte Rose. Und er verspricht weitere Reize, unendlich höher zu schätzende. Höher zu schätzende? Oh ja, auf Ehre. Nein, nein, halten Sie ein. Ich beschwöre Sie. Dormancy, ich will nicht, dass Sie schon jetzt einen Gegenstand sehen, dessen Macht über Sie so groß ist, als dass Sie, wenn Sie ihn einmal im Kopfe haben, noch kaltblütig sein können. Wir brauchen Ihre Lehren. Die Myrten, die Sie pflücken wollen, sollen Sie danach begrenzen. Gut, doch um diesem schönen Kind die ersten Lektionen in Libertinage zu erteilen, müssen wenigstens Sie, Madame, die Freundlichkeit haben, sich zur Verfügung zu stellen. Bitte sehr. Hier haben Sie mich. Ganz nackt. Welch schöner Körper. Das ist Venus selbst. Oh, liebe Freundin, welche Reize. Lass Sie mich mit Küssen bedecken. Etwas weniger Feuer, bitte, schöne Eugenie. Nur Aufmerksamkeit ist es, was ich in diesem Augenblick von Ihnen verlange. Gut, ich höre. Aber sie ist so schön, so frisch. Oh, meine Freundin ist zauberhaft, nicht wahr, Dolmancy? Sie ist schön, gewiss. vollendet schön. Doch fürchten Sie, dass ich Ihnen gegenüber, wenn Sie nicht folgsam sein werden, von meinen Rechten Gebrauch mache, die mir als Ihrem Lehrer in reichem Maße zustehen. Oh ja, ja, Don Monsieur, Sie müssen sie ordentlich schelten, wenn sie nicht brav ist. Es könnte dann gut sein, dass ich mich nicht auf den Tadel beschränkte. Gerechter Himmel, Sie erschrecken mich. Was würden Sie denn tun, Monsieur? Strafen, züchtigen, und Ihr hübscher kleiner Arsch könnte mir dann für die Fehler des Kopfes herhalten. Beginnen wir mit unserem Unterricht. Sonst verstreicht noch die kurze Zeit, die uns bleibt, Eugenie zu genießen. Verstreicht in Vorbereitungen und die Belehrung findet nicht statt. Nun denn, ich beginne mit diesen Fleischkugeln. Sie wissen so gut wie ich, Eugenie, dass man sie nach Belieben Busen, Brüste, Titten nennt. Sie sind für das Vergnügen von großer Bedeutung. Ein Liebender hat sie beim Genuss vor Augen. Er liebkost sie, tätschelt sie. Manche machen sie sogar zum Ort des Genusses. Ihr Glied nistet sich zwischen den beiden Venushügeln ein, die die Frau um dieses Glied drückt und zusammenpresst. Und nach wenigen Bewegungen gelingt es manchen Männern dort, den köstlichen Balsam des Lebens zu vergießen, dessen Erguss alles Glück der Libertins ausmacht. Aber, Madame, ist es nicht längst an der Zeit, unserer Schülerin jenes Glied, über das noch häufiger gesprochen werden wird, schon einmal vorzuführen? Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Nun denn, Madame, ich werde mich auf dieses Sofa legen. Sie platzieren sich neben mich, bemächtigen sich dieses Gegenstandes und erklären unserer jungen Schülerin seine Eigenschaften. Dieses Zepter der Venus, das du hier vor Augen hast, Eugenie, ist der Haupterreger der Liebeslust. Man nennt es vorzugsweise Glied, auch Schwanz. Es gibt keinen Teil des menschlichen Körpers, in den es nicht eindringen könnte. Immer gehorsam den Leidenschaften dessen, der es lenkt, nistet es sich bald hier, bald dort ein. Das ist ein gewöhnlicher Weg, der gebräuchlichste. Auf der Suche nach einem geheimnisvolleren Tempel aber will der Libertin oft hier genießen. Wir kommen auf diesen Genuss zurück. Er ist der köstlichste von allen. Der Mund, die Brust, die Achselhöhlen bieten dem Glied ebenfalls Altäre, auf denen sein Weihrauch brennt. Welchen Ort von all diesen es aber schließlich auch bevorzugt, immer sehen wir das Glied, nachdem es sich ein paar Augenblicke bewegt hat, eine weiße und zähe Flüssigkeit ausspritzen, deren Erguss den Mann in einen Rausch versetzt, stark genug, um ihm die süßeste Lust zu gewähren, die er im Leben erfahren kann. Wie gern würde ich diese Flüssigkeit jetzt fließen sehen? Das ist leicht zu bewerkstelligen. Durch die bloße Bewegung meiner Hand. Sieh, wie es sich erregt. Man nennt dies Masturbation und in der Sprache der Libertinage Wichsen. Oh, liebe Freundin, lass es mich wichsen, dieses schöne Glied. Ich halte es nicht aus. So lassen wir sie doch gewähren, Madame. Diese Naivität erregt mich schrecklich. Don Monsieur, seien Sie bitte vernünftig. Das Entströmen Ihres Samens würde, indem er die Aktivität Ihrer Lebensgeister mindert, das Feuer Ihrer Darlegungen lähmen. Oh, liebe Freundin, du kränkst mich durch den Widerstand, den du meinen Wünschen entgegensetzt. Und diese Kugeln, wozu dienen sie? Der Fachausdruck ist Eier, Hoden der medizinische. Diese Kugeln enthalten jenen fruchtbaren Samen, dessen Ejakulation in die Gebärmutter der Frau die menschliche Rasse hervorbringt. Gehen wir auf dieses Detail nicht weiter ein. Eugenie, Sie betreffen mehr die Medizin als die Libertinage. Ein hübsches Mädchen soll sich nur mit Ficken befassen und nicht mit Zeugen. Wenn aber, liebe Freundin, dieses riesige Glied, das ich kaum in der Hand halten kann, in so ein kleines Loch wie das deines Hintern dringt, und du versicherst mir, dass das möglich sei, dann muss das der Frau doch ziemliche Schmerzen verursachen. Ob es von vorn, ob es von hinten eindringt, ist eine Frau noch nicht daran gewöhnt, empfindet sie immer Schmerz. Es hat der Natur gefallen, uns nur durch Qualen zum Glück gelangen zu lassen. Doch ist es erst einmal geschehen, kann nichts die Lust beschreiben, die man genießt. Und das Vergnügen, das man fühlt, wenn das Glied in unseren Arsch eindringt, ist zweifellos all denen vorzuziehen, die sein Eindringen von vorn bewirken kann. Übrigens vermeidet eine Frau auf diese Weise die Gefahr einer Schwangerschaft. Beeilen Sie sich mit Ihren Darlegungen, Madame. Ich beschwöre Sie, ich halte es nicht mehr aus. Ich werde mich, ohne es zu wollen, noch entladen. Und dieses fürchterliche Glied, zu einem Nichts geworden, könnte Ihren Belehrungen dann nicht mehr dienen. Wie? Es verschwende, meine Liebe, wenn es den Samen verlöre, von dem du erzählst? Oh, lass mich es ihn verlieren machen, damit ich sehe, was aus ihm wird. Don Moncey, so stehen Sie doch bitte auf. Sie erhalten ihn noch früh genug, den Preis für Ihre Mühen. Gut, aber wäre etwas dagegen einzuwenden, wenn Sie, um Eugenie besser von all dem zu überzeugen, was wir noch über das Vergnügen vortragen werden, sie zum Beispiel vor meinen Augen wichsten? Nicht das Geringste, im Gegenteil. Diese lustvolle Episode wird unseren Belehrungen nur förderlich sein. Lege dich hier auf das Sofa, meine Liebe. Oh Gott, was für eine entzückende Nische. Aber wozu all diese Spiegel? Weil diese, indem sie tausendfältig die Stellungen wiederholen, die Genüsse in den Augen derer, die sie auf dieser Ottomane kosten, endlos vermehren. Kein Teil des einen oder anderen Körpers bleibt verborgen. Alles ist sichtbar. Welch wunderbare Erfindung. Don Moncey, nun entkleiden Sie doch endlich unser Opfer. Ich darf ihn also sehen, diesen göttlichen und kostbaren Arsch. Beim Himmel. Habe ich je einen schöneren gesehen? Spitzbube. Eugenie, herrliche Eugenie, lassen Sie mich diesen Arsch mit meinen süßesten Liebkosungen bedecken. Unterstehen Sie sich, Libertin. Sie vergessen, dass Eugenie mir gehört und dass sie der Preis ist für den Unterricht, den sie von Ihnen erwartet. Halten Sie Ihre Glut zurück, oder ich werde böse. Schelmin, das ist Eifersucht. Dann aber überlassen Sie mir wenigstens Ihren. Ich werde ihn mit Huldigungen überhäufen. Oh, wie schön er ist, mein Engel. Wie köstlich auch er. Lassen Sie sie mich vergleichen. Einen neben dem anderen bewundern. Das ist Ganymed neben Venus. Sicherlich. So, sind Sie zufrieden? Es könnte nicht besser sein. Das ist es, was ich wollte. Bewegen Sie nun Ihre schönen Ärsche. Mit allem Feuer der Lüsternheit heben und senken Sie sie. Gut, gut, das ist herrlich. Oh, meine Liebe, welch Vergnügen du mir machst. Wie nennt man das, was wir da tun? Wichsen, mein Liebchen, sich Lust verschaffen. Aber warte, lass uns die Plätze tauschen, betrachte meine Fotze. So nennt man den Tempel der Venus. Sieh ihn dir genau an, diesen Spalt, den deine Hand bedeckt. Ich will ihn für dich ein wenig öffnen. Diese Erhebung, die ihn krönt, wie du siehst, heißt Venushügel. Er bedeckt sich gewöhnlich mit Haaren, wenn ein Mädchen die Regel bekommt. Und das Zünglein, darunter, heißt Klitoris. In ihr liegt die ganze Empfindungsfähigkeit der Frau. Sie ist auch der ganze Sitz der meinen. Man kann mich an dieser Stelle nicht kitzeln, ohne dass ich vor Lust außer mir gerate. Versuche es. Oh, du kleine Schelmin, wie du loslegst. Man möchte sagen, du hättest dein Leben lang nichts anderes getan. Hör auf, hör auf. Oh, halten Sie mich zurück, Don Moncey. Ich bin nahe daran, unter den Zauberfingern dieses hübschen Mädchens den Kopf zu verlieren. Nun, wenn es möglich ist, Ihre Gedanken dadurch abzukühlen, wichsen Sie, Eugenie. Sie allein soll sich hingeben. So, ja. Welch hübscher Arsch. Ich werde ihn leicht mit dem Finger reizen. Geben Sie sich hin, Eugenie, überlassen Sie sich mit all Ihren Sinnen dem Vergnügen. Es soll der einzige Gott Ihres Lebens sein. Oh, jedenfalls ist nicht so wonnevoll. Ich fühle es. Ich bin außer mir. Ich weiß nicht mehr, was ich sage, noch was ich tue. Wie die kleine Schelmin sich entlädt. Ihr Anus zieht sich zusammen, dass er mir fast den Finger abschneidet. Wie köstlich es wäre, ihr in diesem Moment in den Arsch zu fahren. Noch einen Augenblick Geduld. Allein die Erziehung dieses lieben Mädchens soll uns jetzt beschäftigen. Es ist so süß, sie anzuleiten. Eugenie, ich will dir noch eine weitere Art zeigen, eine Frau in die allerhöchste Wollust zu versetzen. Spreize die Schenkel. Weiter. Don Moncey, Sie sehen, ich platziere sie so, dass ihnen der Arsch bleibt. Lecken sie ihn, während meine Zunge ihre Fotze reizt. Und lassen wir sie so 3 bis 4 Mal nacheinander zwischen uns außer sich geraten. Dein Hügel ist reizend, Eugenie. Wie ich es liebe, dieses süße Flaumhaar zu küssen. Deine Klitoris, die ich jetzt besser sehe, ist sehr, sehr reizbar. Wie du zitterst. Lass mich dich öffnen. Oh, du bist ganz sicher noch Jungfrau. Sag mir, was du spürst, wenn unsere Zungen gleichzeitig in deine beiden Öffnungen eindringen. Oh, meine Liebe, wie herrlich. Es fällt mir schwer zu sagen, welche eurer Zungen mich stärker berauscht. Mein Schwanz, Madame, ist ganz nah an Ihren Händen. Seien Sie so gut, ihn zu wichsen, ich bitte Sie, während ich diesen göttlichen Arsch sauge. Oh, ich kann nicht mehr. Ich sterbe. Verlasst mich nicht, meine Freunde. Ich bin der Ohnmacht nahe. Nun, mein Liebchen, wie fühlst du dich? Ich bin tot. Ich bin zerschlagen. Ich bin erschöpft. Ausruhen können Sie sich nun wirklich später, Eugenie. Ihre Freundin wartet sehnsüchtigst darauf, dass Sie ihr vergelten, was sie soeben erfahren ließ. Madame, wäre es Ihnen recht, dass Eugenie Sie mit ihrer Zunge entflammt? Nichts lieber als das, Don Moncey. Aber zweifellos wollen Sie währenddessen meinen Arsch sehen. Ist es Ihnen so recht? Wunderbar, jetzt kann ich ihm die gleichen Dienste leisten, die Eugenie so wohlgetan haben. Kleiner Tollkopf, nun bringen Sie doch endlich Ihre hübsche Zunge in Stellung. Ich werde derweil Ihren Arsch tätscheln und den Ihrer schönen Freundin saugen. Ich sterbe, heiliger Gott. Don Moncey, wie gern ich deinen schönen Schwanz berühre, während ich mich entlade. Ich möchte, man bedecke mich ganz und gar mit Samen. Wichsen Sie, saugen Sie mich, Himmelarsch. Oh, wie ich es liebe, die Hure zu spielen. Es ist vorbei, ich kann nicht mehr. Sie beide haben mich überwältigt. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht solche Lust empfunden. Wie ich mich freue, das mitverursacht zu haben. Doch ein Wort, liebe Freundin, ein Wort ist dir eben entschlüpft, das ich nicht verstehe. Was verstehst du unter dem Ausdruck Hure? Verzeih, aber wie du weißt, bin ich hier, um zu lernen. So, meine Schönste, nennt man die Frauen, die stets bereit sind, sich aus Sinnlichkeit oder um des Profites willen hinzugeben. Glückliche Kreaturen. Von der gängigen Meinung gebrandmarkt, aber von der Wollust gekrönt. Und der Gesellschaft viel nützlicher als die Prüden. Ihnen juble ich zu, diesen wahrhaft liebenswerten Frauen, diesen einzig wirklichen Philosophen. Wundere dich also nicht, dass ich es liebe, wenn man mich so nennt, während man mich fickt. Aber, liebste Lehrerin, beleidigt eine solche Liederlichkeit nicht die Tugend? Beleidigen wir sie nicht, wenn wir uns benehmen, wie soeben geschehen? Bedenke, Eugenie, ist unter den Opfern, die man falschen Gottheiten wie der Tugend bringt, auch nur ein einziges, das eine Minute der Lust aufwöge, die man empfindet, wenn man sie beleidigt? Die Tugend, Liebste, ist nichts als eine Chimäre, ein Wahn, ein grausames, sinnloses Sich-Aufopfern, ein Verbrechen an unserer Natur. Rät die Natur denn zu dem, was sie beleidigt? Nicht im Mindesten. Eugenie, lass dich von Frauen, die man tugendhaft nennt, nur ja nicht blenden. Sie werden nur von Ehrgeiz, Stolz und persönlichen Interessen beherrscht. Von der puren Kälte eines Temperaments, das sie zu gar nichts treibt. Schulden wir solchen Wesen irgendetwas, frage ich dich? Ist es nicht besser, weiser, nützlicher, unseren Leidenschaften zu frönen? Sie sind das Sprachrohr der Natur, die Tugend nur Ausdruck der Torheit und des Vorurteils. Ein einziger Samentropfen, der aus diesem Glied spritzt, Eugenie, ist mir wertvoller als die erhabensten Akte einer Tugend, die ich zutiefst verachte. Und die Frömmigkeit? Was kann die Frömmigkeit einem schon bedeuten, der nicht an die Religion glaubt? Lassen Sie uns systematisch überlegen, Eugenie. Ist die Religion nicht der Pakt, der den Menschen an seinen Schöpfer bindet und ihn verpflichtet, diesem, durch eben jenen Kult seine Dankbarkeit für ein Leben zu bezeigen, das es von ihm empfangen hat? Besser lässt es sich nicht definieren. Da aber längst bewiesen ist, dass der Mensch seine Existenz nur den unausweichlichen Plänen der Natur verdankt, dass er ebenso lange auf dem Erdball existiert, wie es den Erdball gibt, gleich der Eiche, gleich dem Löwen und selbst der Erze, die in den Eingeweiden dieses Erdballs ruhen, dass er eine durch die Existenz des Erdballs bedingte Hervorbringung ist und ihre Existenz nichts und niemandem verdankt. Wenn also bewiesen ist, dass Gott, den die Toren als den alleinigen Urheber und Hersteller all dessen betrachten, was wir sehen, nur das Nec-plus-Ultra des menschlichen Verstandes ist, ein Phantom, ein Wahngebilde. Wenn bewiesen ist, dass die Existenz dieses Gottes unmöglich ist und dass die Natur ständig in Bewegung, ständig in Aktion, aus sich selbst heraus besitzt, was den Toren gefällt, ihr willkürlich zu verleihen, wenn sicher ist, dass, einmal angenommen, dieses regungslose Wesen würde wirklich existieren, es bestimmt das läppischste aller Wesen wäre, da es ja nur einen einzigen Tag nützlich war und seit Millionen von Jahrhunderten in verächtlicher Untätigkeit verharrt, dass es, vorausgesetzt es existiere wirklich so, wie die Religionen es uns beschreiben, zweifellos das abscheulichste aller Wesen wäre, und zwar, weil es das Böse auf Erden erlaubt, während seine Allmacht dies doch verhindern könnte, ja verhindern müsste. Wenn also all dies bewiesen wäre, wie es ja unleugbar der Fall ist, glauben Sie dann im Ernst, Eugenie, dass die Frömmigkeit, die den Menschen an einen derart unzulänglichen, grausamen und verächtlichen Schöpfer bände, eine besonders nützliche Tugend wäre? Das heißt, die Existenz Gottes ist nur eine Chimäre? Ein Hirngespinst? Und ohne Zweifel eines der verächtlichsten. Man muss den Verstand verloren haben, um an solcherlei zu glauben. Zudem, dieses ungeheuerliche Phantom, Frucht des Schreckens der einen und Frucht der Schwäche der anderen, Eugenie, wäre für das System der Erde gänzlich nutzlos. Es würde ihm sogar unfehlbar schaden, denn seine Gebote, die ja gerecht sein müssten, würden sich niemals mit den Ungerechtigkeiten vertragen, die für die Naturgesetze so wesentlich, so unabdingbar sind. Jenes allgewaltige Wesen müsste ja immer nur das Gute wollen. Sicher wird man hierauf behaupten, Gott und die Natur seien ein und dasselbe. Das aber wäre die Absurdität in Vollendung. Das Geschaffene kann dem schaffenden Wesen nicht gleich sein, so wie die Uhr auch nie der Uhrmacher sein wird. Aber man wird insistieren und behaupten, die Natur sei nichts, Gott hingegen alles. Welche Dummheit! Zwei Dinge gibt es im Universum, das lässt sich nicht bestreiten, die Schöpferkraft und das Geschaffene. Was aber ist diese Schöpferkraft genau? Dies ist die einzige Frage, die einer Antwort bedarf. Wenn sich die Materie bewegt, aufgrund von Zusammenhängen, die wir nicht kennen, wenn diese Bewegung der Materie geradezu inhärent ist, wenn sie gar aufgrund ihrer Energie all die Globen in den unendlichen Weiten des Raumes, deren Anblick uns erstaunt und deren einförmiger, unveränderlicher Gang uns mit Ehrfurcht und Bewunderung erfüllt, erschaffen, hervorbringen, konservieren, erhalten und im Gleichgewicht halten kann, weshalb muss man dafür zwanghaft auch noch eine diesem völlig fremde Ursache suchen, wodurch diese Aktivität sich wesentlich in der Natur selber findet, sie nichts anderes ist als Materie in Aktion? Außerdem, würde denn eure götterbildende Chimäre auch nur irgendetwas erklären? Nein, nicht im Entferntesten. Einmal angenommen, ich täuschte mich über die der Materie innewohnenden Fähigkeiten, dann habe ich nur ein einziges Problem zu lösen. Und hilft es mir denn etwa, wenn ihr mir euren Gott als allmächtigen Schöpfer präsentiert? Nein, ihr verhelft mir nur zu einem weiteren Problem. Denn wie kann ich als Ursache dessen, was ich nicht verstehe, etwas akzeptieren, was ich noch weniger verstehe? Soll ich etwa mit Hilfe der Dogmen der christlichen Religion euren schrecklichen Gott prüfen, ihn mir vorstellen? Betrachten wir doch einmal, wie sich dieser Gott darstellt. dieser Gott eines schändlichen Kultes. Ein inkonsequentes, barbarisches Wesen, das heute eine Welt erschafft, deren Bau es morgen bereut. Ein schwaches Wesen, dem es nie gelingt, den Menschen so hinzubiegen, wie er es gerne hätte. Dieses Geschöpf, aus ihm hervorgegangen, beherrscht ihn. Ja, es kann ihn sogar beleidigen. Welch schwaches Wesen ist dieser Gott? Wie, er konnte alles erschaffen, was wir sehen, und es ist ihm dennoch nicht möglich, den Menschen nach seinem Willen zu formen? Aber, so werdet ihr mir entgegnen, hätte er ihn so geschaffen, dann hätte der Mensch ja kein Verdienst daran. Welch eine Plattheit! Wieso muss der Mensch sich denn um seinen Gott verdient machen? Hätte dieser ihn ganz und gar gut gemacht, dann hätte er niemals Böses tun können. Und dann? Ja, dann wäre dies Geschöpf eines Gottes würdig. Dem Menschen die Wahl lassen heißt, ihn versuchen, zumal Gottes unbegrenztes Vorauswissen ohnehin weiß, was bei all dem herauskommt. So verdirbt er also zu seinem Vergnügen die Kreatur, die er selbst erschaffen hat. Welch schrecklicher Gott ist dieser Gott! Was für ein Ungeheuer! Gibt es einen Verbrecher, der unseres Hasses und unserer unstillbaren Rachsucht würdiger wäre? Die Antwort fällt nicht schwer. Dieser Gott, an dem ich bis heute noch aus Unwissenheit oder Schwäche festhielt, er ist für mich von jetzt an nur noch ein Gegenstand des Abscheus. Schwöre mir, nicht mehr an ihn zu denken, ihn in keinem Augenblick deines Lebens anzurufen und niemals wieder zu ihm zurückzukehren. Ja, Liebste, in deinen Armen will ich ihn leisten, diesen Eid. Gestatten Sie mir aber noch eine Frage. Dolmossé, gibt es in dieser Religion, so lächerlich sie auch ist, nicht vielleicht doch irgendwelche Tugenden, deren Ausübung zu unserem Glück beitragen könnte? Sie denken doch sicher nicht an die Keuschheit, Eugenie. Das hieße, die Verpflichtung zu verehren, alle Regungen der Natur zu bekämpfen, schöne Freundin. Nein, bei meiner Ehre, davon will ich nichts wissen. Aber was ist mit der Nächstenliebe, der Wohltätigkeit? Könnten Sie nicht das Glück empfindsamer Seelen ausmachen? Liebreizende Freundin, die Wohltätigkeit ist sehr viel mehr ein Laster des Stolzes als eine echte Seelentugend. Aus Prahlerei hilft man seinesgleichen nie, um eine gute Tat zu vollbringen. Und glaube auch nicht, Eugenie, eine solche Tat hätte so gute Wirkungen, wie man sich das einbildet. Sie gewöhnt vielmehr den Armen an Hilfeleistungen, die seiner Energie schaden. Er arbeitet dann einfach nicht mehr, wenn er auf ihre Mildtätigkeiten zählen kann. Ich sage immer, wollt ihr keine Fliegen in eurem Zimmer haben, dann streut keinen Zucker aus, um sie anzulocken. Wollt ihr keine Armen in Frankreich haben, dann verteilt keine Almosen und löst vor allem die Armenhäuser auf. Einer der Hauptfehler unseres Staates besteht in seiner viel zu zahlreichen Bevölkerung. Solche Überflüsse sind weit entfernt davon, Reichtümer für den Staat zu sein. Diese überzähligen Wesen sind wie parasitäre Zweige, die nur auf Kosten des Stammes leben und diesen schließlich immer erschöpfen. Der Chinese, weiser als wir, hütet sich wohl, sich derart von einer zu üppigen Bevölkerung beherrschen zu lassen. Kein Asyl für die schändlichen Früchte seiner Ausschweifungen. Man lässt diese abscheulichen Ergebnisse liegen wie Verdauungsausscheidungen. Liebe Freundin, mein Vater denkt absolut wie Dolmossé. In seinem ganzen Leben hat er kein gutes Werk getan. Er schilt meine Mutter unaufhörlich wegen der Summen, die sie für solche Dinge ausgibt. Sie war Mitglied im Mütterverein, in der philanthropischen Gesellschaft. Ich weiß nicht, welchem Verein sie nicht angehört hat. Er hat sie gezwungen, all dies aufzugeben. Indem er ihr versicherte, er werde sie auf das allerbescheidenste Taschengeld setzen, wenn sie auf die Idee käme, noch einmal in solche Torheiten zu verfallen. Es gibt nichts Lächerlicheres und zugleich Gefährlicheres als diese Vereine, Eugenie. Ihnen, den unentgeltlichen Schulen und den Armenhäusern, verdanken wir die schreckliche Verwirrung, in der wir uns jetzt befinden. Gib niemals Almosen, meine Liebe. Ich flehe dich an. Hab keine Angst. Vor langer Zeit schon hat mein Vater das Gleiche von mir verlangt. Was sind mir die Leiden der anderen? Habe ich nicht bereits an meinen eigenen genug? Das Feuer unserer Empfindsamkeit soll nie etwas anderes entzünden als unsere Lust. Seien wir empfindsam für alles, was sie fördert, und absolut unbeugsam gegen alles Übrige. Aus diesem Seelenzustand ergibt sich im Übrigen eine Art Grausamkeit, die sich nicht unangenehm anfühlt. Aber man kann ja nicht immer Böses tun. Gleichen wir also Versäumnisse in dieser Hinsicht wenigstens durch die kleine prickelnde Bosheit aus, nie Gutes zu tun. O Gott, wie Ihre Lehren mich entflammen. Zum Teufel mit den guten Taten. Und böte sich eine Böse? So sei doch still, Verführerin. Denn nach allem, was Dolmossy sagt, scheint mir, dass einzig unsere Neigungen, unser Temperament der Maßstab unseres Handelns sein sollen. Und damit nicht genug, Eugenie. Es gibt keine Tat, so absonderlich sie Ihnen auch scheinen mag, die wahrhaft verbrecherisch wäre, keine, die sich wirklich tugendhaft nennen kann. Alles ist einzig von unseren Sitten, unserem Klima abhängig, in dem wir leben. Was hier Verbrechen genannt wird, ist 100 Meilen weiter Tugend. Und die Tugenden eines anderen Erdteils könnten für uns umgekehrt Verbrechen sein. Es gibt keine Abscheulichkeit, die nicht vergöttlicht worden wäre, keine Tugend, die man nicht geschändet hätte. Wir sollten daher nicht allzu viel Aufhebens um all diese Taten machen und uns einzig daran orientieren, ob sie uns etwas Wollust schenken. Aber es gibt doch Taten, die in sich so schlecht sind, dass man sie allgemein als verbrecherisch ansieht und vom einen Ende des Universums bis zum anderen bestraft. Keine, mein Engel, keine. Nicht einmal Diebstahl oder Inzest, nicht einmal Mord oder Elternmord. Wie? Solche Gräuel wären irgendwo entschuldbar? Wie steht es zum Beispiel um die Ausschweifung junger Mädchen, den Ehebruch der Frauen? In einem Jahrhundert, in dem die Bedeutung und die Rechte des Menschen so sorgfältig ergründet worden sind, müssen die jungen Mädchen nun wirklich nicht mehr die Sklavinnen ihrer Familien sein. Ein junges Mädchen, welches nachzudenken und zu fühlen beginnt, muss sich nicht mehr solche Zügel anlegen lassen. Ist es nicht einzig und allein das Vorurteil, das derlei Fesseln konserviert? Und gibt es einen lächerlicheren Anblick, als ein junges Mädchen von 15 oder 16 Jahren, verzehrt von Begierden, die es zu besiegen gezwungen ist, das in Höllenqualen darauf wartet, dass es ihren Eltern endlich gefällt, es ihrer perfiden Raffgier zu opfern, indem sie es gegen seinen Willen mit einem Gatten verbinden, der entweder nichts besitzt, wofür man ihn lieben, aber alles, wofür man ihn hassen kann? Nein, nein, Eugenie, solcherlei Bande werden bald zunichte werden. Ein junges Mädchen muss, sobald es denken kann, vom Elternhause abgelöst werden, eine staatliche Erziehung erhalten und soll mit 15 Jahren selbst bestimmen können, was es werden will. Gerät es ins Laster? Nun, was tut das? Lust der Frau ist es, eine Hündin zu sein, eine Wölfin. Sie soll allen gehören, die sie will. Und die sie wollen. Das ist die von der Natur den Frauen auferlegte Bestimmung. Die unsinnige Kette einer einsamen Ehe gilt es zu zerbrechen, um jeden Preis. Eugenie, verachte die eitlen Vorwürfe deiner blöden Mutter, der du nur Hass und Verachtung schuldest. Und wenn dein Vater, dieser bewundernswerte Libertin, dich begehrt, nun denn, mag er sich mit dir vergnügen, jedoch ohne dich an sich zu ketten. Zerbrich jedes Joch, das dich knechten will. Und ficke, mit einem Wort, ficke. Dazu bist du auf die Welt gekommen. Keine Grenzen soll dein Vergnügen haben, als deine Kräfte und deine Lüsternheit. Kein Ort sei ausgenommen, keine Zeit und keine Person. Alle Stunden, alle Menschen sollen deiner Lüsternheit dienen. Enthaltsamkeit ist nie und nimmer eine Tugend. Die Natur, durch sie in ihren Rechten verletzt, wird uns dafür durch 1000 Missgeschicke bestrafen. Allerdings, solange die Gesetze sind, wie wir sie heute noch haben, sollten wir unser Treiben bisweilen verschleiern. Die öffentliche Meinung zwingt uns noch dazu. Doch werden wir uns im Geheimen für diese grausame Keuschheit, die wir in der Öffentlichkeit zu üben gezwungen sind, umso heftiger entschädigen. Es ist eine Narrheit unserer Eltern, uns auf dem Weg der Libertinage Unglück zu prophezeien. Es gibt überall Dornen. Doch auf der Laufbahn des Lasters sind sie von Rosen überdeckt. Auf dem morastigen Pfaden der Tugend aber lässt die Natur niemals solche erblühen. Deshalb ficke, Eugenie, ficke, mein teurer Engel. Dein Körper gehört dir, dir allein. Einzig du auf der ganzen Welt hast das Recht, ihn zu genießen und genießen zu lassen, wen du willst. Nutze die glücklichste Zeit deines Lebens. Sie sind nur allzu kurz, jene glücklichen Jahre unserer Lust. Sind wir glücklich genug, sie genossen zu haben, trösten und erfreuen uns wonnevollste Erinnerungen noch im Alter? Haben wir sie versäumt? Bitteres Bedauern, schreckliche Gewissensbisse zerreißen uns dann, gesellen sich zu den Qualen des Alters und umgeben mit Tränen und Plagen das unheilvolle Nahen des Grabes. O Liebste, wie diese verführerischen Reden meinen Geist entzünden und meine Seele verführen. Ich bin in einem Zustand, den ich schwerlich beschreiben kann. Aber sag mir, kannst du mich nicht mit diesen Frauen bekannt machen, die mich, wie sagt man, prostituieren? Schon bald, meine Liebe, wenn du mir Erfahrung hast. Bis dahin aber werden ich, mein Bruder und dieser zuverlässige Freund hier, der dich belehrt, die Ersten sein, denen du dich hingeben wirst. Alles Weitere wird sich finden. Nur keine Sorge, liebe Freundin. Ich werde dich von Vergnügen zu Vergnügen eilen lassen. Ich lasse dich in ein Meer von Wonnen tauchen. Ich überhäufe, ich überschütte dich damit. Liebe, ich bete dich an. Du wirst niemals eine gehorsamere Schülerin haben als mich. So komm und belehre mich weiter und sag mir, wie eine Frau sich in der Ehe verhalten soll. In welchem Stand sich eine Frau auch befindet, liebste Eugenie, sei sie Mädchen, sei sie Frau, sei sie Witwe, soll sie nie ein anderes Ziel, eine andere Beschäftigung haben, als sich von morgens bis abends ficken zu lassen. Einzig zu diesem Zweck hat die Natur sie geschaffen. Eine Frau wäre schön dumm, wenn so absurde Bande wie die der Ehe sie daran hinderten, ihre Neigung nachzugeben, weil sie etwa die Schwangerschaft fürchtet oder aus Angst vor den Beleidigungen, die sie dadurch ihrem Gatten zufügen könnte, oder gar aus der eitlen Furcht, ihren Ruf zu beflecken. Eugenie, soll sie wirklich dieser lächerlichen Vorurteile wegen ihr Glück und alle Wonnen des Lebens aufopfern? Nein, nein, sie soll ungestraft ficken. Könnten sie denn ein bisschen falscher Ruhm, ein paar leichtfertige religiöse Versprechen für solche Opfer entschädigen? Nein, nein, und überhaupt, die Tugenden, das Laster, alles das sinkt gemeinsam in den Sarg. Oder preist das Volk nach ein paar Jahren etwa die einen mehr, als es die anderen verurteilt? Nein, und nochmals nein. Wie du mich überzeugst, mein Engel, wie du meine Vorurteile besiegst, wie du all die falschen Prinzipien zerstörst, die meine Mutter mir eingeprägt hat. Wie verführerisch hingegen sind deine Maximen, wie wahr und wie ich sie liebe. Was aber sagt dein Gatte zu all dem? Lässt er dich gewähren? Mein Mann war schon alt, als ich ihn heiratete. Gleich in der Hochzeitsnacht erläuterte er mir seine Vorlieben. Er versicherte mir, dass er seinerseits niemals die meinen hindern werde. Ich versprach ihm, ihm zu gehorchen, und wir haben beide seit dieser Zeit stets in der köstlichsten Freiheit gelebt. Seine Vorlieben? Verzeih meine Neugier. Die Vorliebe meines Gatten ist, sich saugen zu lassen. Hinzu kommt aber ein Detail, das er damit verbindet, während ich über ihn gebeugt, meinen Hintern fest auf seinem Gesicht eifrig den Samen seiner Hoden auspumpe, muss ich ihm in den Mund scheißen. Er schluckt es. Welch absonderliche Laune. Nichts ist absonderlich, meine Liebe, alles natürlich. Als sie die Menschen schuf, hat es der Natur gefallen, deren Vorlieben so verschieden zu gestalten wie ihre Gesichter. Und wir dürfen uns über die Verschiedenartigkeit unserer Gesichtszüge so wenig wundern wie über die, mit denen sie unsere Vorlieben versehen hat. Die Laune, von der Ihre Freundin uns soeben erzählt hat, ist heute recht verbreitet. Eine Unzahl von Männern und vor allem Männer in gewissem Alter sind ihr erstaunlich zugetan. Würden Sie sich weigern, wenn jemand derartiges von Ihnen verlangte, Eugenie? Kann ich nach den Maximen, die mir hier eingeprägt werden, denn überhaupt etwas verweigern? Ich bitte denn auch für mein Erstaunen um Verzeihung. Immerhin ist es das erste Mal, dass ich von solchen Geilheiten höre. Die vollkommenste Freiheit, Eugenie. Ich meinerseits tat alles, was ich wollte, ohne dass er mir Hindernisse in den Weg stellte. Aber ich nahm mir keinen festen Liebhaber. Dazu liebte ich das Vergnügen zu sehr. Wehe der Frau, die sich bündet. Es braucht nur einen Liebhaber, um sie zu verderben. Während 10 Ausschweifungsszenen tagtäglich wiederholt, in einer Nacht der Stille dahinschwinden, sobald sie vollzogen sind. Ich war reich. Ich bezahlte junge Leute, die mich fickten, ohne mich zu kennen. Ich umgab mich mit charmanten Dienern, die sicher waren, die süßesten Vergnügungen mit mir zu kosten, wenn sie nur diskret waren. Auch weil sie genau wussten, dass sie entlassen würden, wenn sie ein Wort sagten. Lieber Engel, du kannst dir die Flut der Wonnen nicht ausmalen, in die ich mich stürzte. Dies ist es, was ich immer allen Frauen raten werde. In den 12 Jahren meiner Ehe bin ich von 10 oder 12.000 gefickt worden. Dennoch hält man mich in meinen Kreisen für sittsam. Aber, meine Liebe, hat dein Mann nie etwas anderes von dir verlangt als eben jenes? Niemals. Seit 12 Jahren ist er sich nicht einen Tag untreu geworden. Und seien Sie gewiss, Eugenie, Madames Gatte ist einer der größten Libertins seiner Zeit. Er gibt jährlich mehr als 1.000 Taler für jene Neigungen aus. Nun denn, so lasst uns nun die Möglichkeiten betrachten, wie eine junge Person, verheiratet oder nicht, sich vor der Schwangerschaft schützen kann. Denn ich gestehe, dass diese Angst mich sehr schreckt. Manche Frauen stecken sich Schwämme in die Vagina. Diese nehmen das Sperma auf. Andere zwingen die, die sie ficken, einen kleinen Sack aus venezischer Haut, gemeinhin Kondom genannt, anzulegen, in den der Samen fließt, ohne Risiko, sein Ziel zu erreichen. Doch von all den Varianten, eine Schwangerschaft zu vermeiden, ist der Analverkehr zweifellos die köstlichste. Don Moncey, ich überlasse Ihnen, sie zu besprechen. Ich gebe meine Schwäche dafür zu. Auf der ganzen Welt gibt es keinen Genuss, der diesem vorzuziehen wäre. Ich liebe ihn, ob bei dem einen oder dem anderen Geschlecht. Der Arsch eines Knaben aber, das muss ich gestehen, schenkt mir noch mehr Wollust als der eines Mädchens. Arschficker nennt man die, die sich dieser Leidenschaft hingeben. Bougre. Wer aber ein Bougre ist, Eugenie, der muss es ganz sein. Wenn man Frauen arschfickt, ist man es nur halb. Beim Mann soll der Mann nach dem Willen der Natur dieser Laune dienen. Und speziell für den Mann hat die Natur uns diese Neigung gegeben. Es ist absurd, wenn man sagt, dass diese Manie sie beleidige. Wie sollte dies möglich sein, wo sie uns doch selbst eingibt? Kann sie uns etwas tun lassen, was ihre Würde verletzt? Nein, Eugenie, nein. Man dient ihr damit genauso gut wie auf andere Weise. Die gebräuchlichste Position für die Frau ist hierbei, sich flach auf den Bauch, auf den Rand des Bettes zu legen, die Schenkel weit gespreizt, den Kopf so weit wie möglich nach unten. Nachdem der Lüstling sich einen Augenblick am Anblick des schönen Arsches erfreut hat, den man ihm bietet, nachdem er ihn geschlagen, betastet, manchmal sogar gepeitscht, gekniffen, gebissen hat, befeuchtet er mit seinem Mund das liebliche Loch, das er durchbohren wird, und bereitet mit seiner Zungenspitze das Eindringen vor. Er befeuchtet ebenfalls sein Werkzeug mit Spucke oder Salbe und bringt es vor dem Loch, das er durchbohren will, in Stellung. Er führt es mit der einen Hand, mit der anderen spreizt er die Schenkel seines Lustobjektes. Sobald er sein Glied eindringen fühlt, muss er heftig stoßen und sich dabei hüten, Boden zu verlieren. Manchmal leidet die Frau dann, wenn sie ungeübt und jung ist. Doch ohne Rücksicht auf ihre Schmerzen, die sich bald in Lust verwandeln werden, soll der Ficker seinen Schwanz heftig vorstoßen, bis das Haar seines Werkzeugs genau die Ränder des Anus des Objektes reibt, das er arschfickt. Alle Dornen sind nun gepflückt, die Rosen bleiben. Um den restlichen Schmerz, den sein Objekt noch empfindet, in Lust zu verwandeln und zu beenden, soll er, wenn es sich um einen Knaben handelt, dessen Schwanz ergreifen und ihn wichsen. Er kitzelt die Klitoris, wenn es ein Mädchen ist. Das Prickeln der Lust, das er hervorruft und das den Anus des Passiven enorm zusammenzieht, verstärkt die Lust des Handelnden, der, überhäuft von Freude und Lust bis auf den Grund des Arsches seines Objektes einen ebenso reichlichen wie dickflüssigen Samen schleudert. Gestatten Sie mir einen Augenblick lang meinerseits Schülerin zu sein und eine Frage. Dormancy, in welchem Zustand sollte sich der After des Gefickten befinden, damit das Vergnügen des Fickenden vollständig ist? Voll, versteht sich. Es ist wichtig, dass das gefickte Objekt das dringendste Bedürfnis hat zu scheißen, damit das Schwanzende des Fickenden den Kot erreicht, in diesen eindringt und dort im Warmen seinen Samen deponiert. Ich würde fürchten, der Gefickte könne weniger Lust dabei empfinden. Irrtum. Diese Wollust ist so intensiv, dass nichts sie beeinträchtigen kann. Und die dienende Person in den dritten Himmel versetzt, während es sie kostet. Nichts kommt diesem gleich. Keine kann so vollkommen die beiden Wesen befriedigen, die sich ihr hingeben. Und schwerlich kommen die, die ihn einmal gekostet haben, auf etwas anderes zurück. Dies, Eugenie, sind aber nur drei Methoden, sich mit einem Mann zu vergnügen, ohne eine Schwangerschaft zu riskieren. Ihn zu lutschen, ihn zu wichsen, es gibt tausenderlei Spielereien. Ich habe libertine Frauen kennengelernt, die mehr Leidenschaft darauf verwandten, als auf den eigentlichen Genuss. Die Fantasie ist der Ansporn der Lust. Doch ist uns die Fantasie nur dienlich, wenn unser Geist frei von Vorurteilen ist. Ein einziges genügt, um sie abzukühlen. Ihr größter Triumph, ihre höchste Wonne besteht darin, alle Schranken zu zerbrechen, die man ihr entgegenstellt. Sie ist ein Feind aller Vorschrift, vergöttert die Ausschweifung und alles, was die Zeichen des Verbrechens trägt. Daher die Antwort einer fantasievollen Frau, die kühlen Blutes mit ihrem Gatten fickte. »Warum so kalt?«, fragte er. »Weil das«, antwortete das außergewöhnliche Geschöpf daraufhin, »was Sie mir machen, mir gar zu einfach ist.« Oh, meine Liebe, wie gern ich die Kühnheiten einer zügellosen Fantasie kennenlernen würde. Du kannst es dir nicht vorstellen. Nein, nein, meine Liebe, du kannst es dir nicht vorstellen, welch wollüstige Gedanken mein Geist in diesem Augenblick hegt. Oh, wie sehr ich jetzt das Böse begreife und wie mein Herz es ersehnt. Die Ungeheuerlichkeiten, die Gräuel, die abscheulichsten Verbrechen mögen dich nicht mehr in Erstaunen setzen. Eugenie, das Schmutzigste, das Infamste, das Verbotenste ist es, was am stärksten das Hirn erregt. Welchen unglaublichen, abseitigen Ausschweifungen sie beide sich hingegeben haben müssen. Schöne Eugenie, tausendmal lieber sehe ich sie all das ausprobieren, was ich tun möchte, als ihnen zu erzählen, was ich getan habe. Nun denn, dann erlasse ich Ihnen diese Einzelheiten. Aber du, liebste Freundin, ich beschwöre dich, schildere mir bitte das Ungewöhnlichste, was du in deinem Leben getan hast. Ich habe 15 Männern zur selben Zeit gedient, bin in 24 Stunden 90 Mal gefickt worden, von vorn wie von hinten. Aber das sind ja bloß Kraftakte. Ich wette, du hast noch seltsamere Dinge getan. Ich bin im Bordell gewesen. Was ist ein Bordell? So nennt man öffentliche Häuser, in denen jeder Mann zu einem vereinbarten Preis junge und hübsche Mädchen findet, stets bereit, seine Leidenschaften zu befriedigen. Und dort hast du dich hingegeben, meine Liebe? Ja, wie eine Hure. Eine ganze Woche lang habe ich die Launen mehrerer Lüstlinge befriedigt und dabei die merkwürdigsten Neigungen kennengelernt. Meine Liebe, ich kenne deine Hartnäckigkeit. Du bist sicher noch viel weiter gegangen. Ist es möglich? Oh ja, ja, hast du mir nicht gesagt, dass unsere wonnevollsten Erlebnisse aus unserer Fantasie entspringen? Das habe ich gesagt? Ich meine, dass wenn wir unsere Fantasie schweifen lassen, wenn wir ihr die Freiheit geben, die äußersten Grenzen zu überschreiten, die ihr die Religion, der Anstand, die Menschlichkeit, die Tugend, alle unsere vermeintlichen Pflichten diktieren, dass ihre Ausschweifungen dann ungeheuerlich wären. Zweifellos. Und sich umso stärker erregt. Sehr richtig. Wenn das aber so ist, müssten wir, je mehr wir erregt sein wollen, je heftigere Reize wir uns wünschen, unserer Fantasie immer mehr Spielraum lassen, bis hin zu den unfassbarsten Dingen, Und der Genuss wird im gleichen Maße wachsen wie die Strecke, die unser Verstand zurückgelegt hat. Und welche Fortschritte die Spitzbübin in so kurzer Zeit gemacht hat. Und da ich mir keinerlei Schranke mehr setze, könnt ihr ermessen, wohin man meiner Ansicht nach gehen kann. Bis zum Verbrechen, Schurken, zum schwärzesten und entsetzlichsten Verbrechen. Aber du sagst ja, dass es nicht existiert. Dass es sich nur darum handelt, in Fahrt zu kommen. Man führt es nicht aus. Und dabei ist es so süß, auszuführen, was man erdacht hat. Nun, man begeht also Verbrechen. Oder wollt ihr mir etwa einreden, meine teuren Lehrer, dass ihr nie getan habt, was ihr euch ausgedacht hattet? Ein paar Mal ist mir das passiert. So frage ich dich, was hast du dir ausgedacht und was hast du getan, nachdem du es dir ausgedacht hattest? Eugenie, eines Tages werde ich es dir erzählen. Aber lass uns jetzt lieber mit dem Unterricht fortfahren. Denn du würdest mich Dinge sagen lassen. Es scheint mir, dass du mich nicht genügend liebst, um mir deine Seele zu öffnen. Nun gut. Doch sag mir schnell noch eins. Wer war der glückliche Sterbliche, den du zum Herrn deiner ersten Ernte gemacht hast? Mein Bruder. Er liebte mich von Kindheit an. Seit unseren frühesten Lebensjahren hatten wir uns immer wieder vergnügt, doch ohne das Ziel zu erreichen. Ich hatte ihm aber versprochen, mich ihm hinzugeben, sobald ich verheiratet wäre. Ich habe mein Wort gehalten. Mein Gatte hatte nichts zerstört. Er erntete alles. Noch heute sind wir uns sogar gegenseitig zu Diensten. Ich besorge ihm auch Frauen und er macht mich mit Männern bekannt. Welch köstliches Übereinkommen. Aber ist der Inzest nicht ein Verbrechen? Überlegen Sie einen Augenblick, Eugenie. Wie konnte sich die menschliche Rasse nach den großen Unglücken auf dieser Erde anders erneuern als durch Inzest? Finden wir nicht das Beispiel und selbst den Beweis dafür in den Büchern, die das Christentum respektiert? Konnte sich der Stamm Adams und Noahs anders fortpflanzen als mit diesem Mittel? Erforscht, untersucht die Sitten der Welt. Überall werdet ihr den Inzest erlaubt finden, angesehen als ein weises Gesetz und dazu geschaffen, die Familienbande zu festigen. Kurz, wenn die Liebe aus der Ähnlichkeit zwischen den Menschen entsteht, wo kann sie vollkommener sein als zwischen Bruder und Schwester, als zwischen Vater und Tochter? Einer von meinen Freunden etwa lebt mit seiner Tochter zusammen, die er von seiner eigenen Mutter hat. Es ist noch nicht eine Woche her, dass er seinen Sohn deflorierte, die Frucht seines Verkehrs mit dieser Tochter. In ein paar Jahren wird dieser gleiche Jüngling seine Mutter heiraten. Dies alles geschieht nach dem Wunsch meines Freundes. Und seine Absicht ist, wie ich weiß, auch noch die Früchte dieser Ehe zu genießen. Nun, er ist jung und darf hoffen. Mit wie viel Inzest und Verbrechen, schönste Eugenie, hätte sich dieser Ehrenmann beschmutzt, wäre etwas Wahres an dem Vorurteil, das uns in diesen Verbindungen Böses sehen lässt. Doch bedenken Sie, wollte die Natur den sodomitischen Genuss, den Inzest, die Masturbation und so weiter wirklich verbieten, würde sie dann zulassen, dass wir dabei so viel Lust empfänden? Oh, meine himmlischen Lehrer! Dank eurer Prinzipien vermag ich einzusehen, dass wir uns in aller Ruhe all unseren Begierden hingeben können. Wie merkwürdig diese den Toren auch erscheinen mögen, die an allem Anstoß nehmen, sich über alles aufregen und dumm die gesellschaftlichen Institutionen zu göttlichen Gesetzen erklären. Aber stimmt ihr mir nicht wenigstens zu, meine Freunde, dass es entschieden verbrecherische Handlungen gibt, wenn sie auch von der Natur diktiert sein mögen? Etwa unserem Nächsten nach dem Leben zu trachten? Um keinen Preis stimme ich Ihnen dazu, Eugenie. Da die Vernichtung eines der ersten Gesetze der Natur ist, kann nichts, was zerstört, ein Verbrechen sein. Wie könnte eine Tat, die der Natur so sehr nützt, sie beleidigen? Diese Zerstörung, deren der Mensch sich schmeichelt, ist übrigens eine Chimäre. Der Mord ist keine Vernichtung. Der ihn begeht, verändert nur eine Erscheinungsform. Er gibt der Natur Elemente zurück, deren sich die kundige Natur sogleich wieder bedient, um andere Wesen zu bilden. Er liefert ihr Material. Und die Tat, die nur Narren tadeln, wird somit in den Augen dieser universalen Wirkungskraft zu einem Verdienst. Einzig unser Stolz ist es, der sich einfallen lässt, den Mord zum Verbrechen zu erheben. Da wir uns für die Hauptgeschöpfe des Universums halten, bilden wir uns törichterweise ein, jede Verletzung dieser ach so erhabenen Kreatur müsse notwendig ein ungeheures Verbrechen sein. Wir glauben, die Natur müsse vergehen, wenn unsere herrliche Rasse vom Erdboden verschwände, während die vollkommene Vernichtung dieser Rasse, indem sie der Natur die Schöpfungsmöglichkeit zurückgibt, die sie uns überließ, ihr doch gerade erst eine Kraft widerschenkt, die wir ihr rauben, indem wir uns fortpflanzen. Wie inkonsequent, Eugenie. Außerdem, wieso soll ein ehrgeiziger Herrscher nach Belieben und ohne den geringsten Skrupel seine Feinde vernichten dürfen, die seinen Wünschen nach Größe schaden? Wieso sollen grausame, willkürliche, unwiderstehliche Gesetze jedes Jahrhundert Millionen von Individuen den Tod bringen dürfen? Wir aber, wir schwachen und unglücklichen Einzelnen, wir dürfen nicht ein einziges Wesen unserer Rachsucht oder unseren Launen opfern? Das ist so lächerlich wie absonderlich. Und wir sollten uns unter dem Schleier des tiefsten Geheimnisses für diese Abgeschmacktheit gründlich rächen. Oh, wie verführerisch Ihre Moral doch ist und wie sie mir zusagt. Aber sagen Sie mir, Dolmossé, ganz ehrlich, haben Sie sich nicht zuweilen in dieser Art befriedigt? Eines Tages werde ich sie Ihnen vielleicht gestehen. Nur so viel sei gesagt, Eugenie. Dolmossé, wer das Schwert des Gesetzes führt, hat sich seiner oft bedient, um seine ureigensten Leidenschaften zu befriedigen. Ach, hätte ich mir doch keine anderen Vorwürfe zu machen. Himmlischer Mensch, ich bete Sie an. Wie viel Geist und Mut man besitzen muss, um wie Sie alle Vergnügen genossen zu haben. Einzig einem Mann von Genie, einem Mann wie Ihnen, ist die Ehre vorbehalten, alle Schranken der Unwissenheit und der Dummheit zu zerbrechen. Küssen Sie mich. Sie sind einfach zauberhaft. Gestehen Sie, Eugenie. Haben Sie nie jemandem den Tod gewünscht? Tag für Tag habe ich eine abscheuliche Kreatur vor Augen, die ich nur allzu gern im Grab sähe. Ich ahne wen. Und wen? Wen anders wohl als deine Mutter? Oh, lass mich meine Röte an deinem Busen verbergen. Wollüstiges Geschöpf, was spricht dagegen, diese Idee in die Tat umzusetzen? Ich hasste Eugenie, meine Mutter, wie du die deine. Und ich habe nicht geschwankt. Mir fehlen die Mittel. Sage der Mut. Aber jetzt, Eugenie, was würden Sie jetzt tun? Man gebe mir die Möglichkeit und man wird sehen. Sie sollen sie haben, Eugenie. Eine Bedingung aber knüpfe ich daran. Und welche? Komm, Verbrecherin, komm in meine Arme. Ich halte es nicht mehr aus. Dein reizender Hintern sei der Preis für dies Geschenk, das ich dir verspreche. Ein Verbrechen muss das andere bezahlen. Komm. Lasst uns das himmlische Feuer, das uns entflammt, mit Strömen von Samen löschen. Lassen Sie uns aber bitte vorher noch ein wenig Ordnung in unsere Ausschweifungen bringen. Es bedarf Ihrer, selbst im Rausch und in der Infamie. Nichts einfacher als das. Das Wichtigste ist, dass ich spritze, während ich diesem kleinen Mädchen so viel Lust wie möglich schenke. Ich werde ihm meinen Schwanz in den Arsch stecken, während Sie, Madame, es wichsen, so gut Sie können. Währenddessen küssen Sie sich. Nach ein paar Stößen in Ihren Arsch variieren wir das Bild. Ich werde Ihnen in den Arsch fahren, Madame. Eugenie über Ihnen, Ihren Kopf zwischen den Beinen, bietet mir Ihre Klitoris zum Saugen. Ich werde Sie so ein zweites Mal Ihren Samen verlieren lassen. Darauf wende ich mich wieder Eugenies Anus zu. Sie zeigen mir Ihren Arsch anstelle der Fotze, die sie mir geboten hat. Das heißt, Sie nehmen, wie sie es zuvor getan hat, Ihren Kopf zwischen die Beine. Ich sauge Ihr Arschloch, wie ich ihr zuvor die Fotze gesaugt habe. Sie entladen sich, ich tue desgleichen, während meine Hand, die den kleinen Körper dieser reizenden Novizin umfasst, ihr die Klitoris kitzelt, um sie gleichfalls außer sich geraten zu lassen. Gut, mein lieber Dolmossé. Aber wird Ihnen nicht etwas fehlen? Ein Schwanz im Arsch, Sie haben recht, Madame. Heute Morgen müssen Sie noch darauf verzichten. Heute Abend aber kommt mein Bruder. Machen wir uns ans Werk. Ich möchte, dass Eugenie mich einen Augenblick wickst. Ja, so. Etwas schneller, mein Herz. Lassen Sie diesen purpurnen Kopf stets entblößt. Bedecken Sie ihn nie. Je mehr Sie das Bändchen dehnen, desto besser führen Sie die Erektion herbei. Gut. Bereiten Sie so selber den Zustand des Gliedes vor, das Sie durchbohren soll. Sehen Sie, wie es anschwillt? Geben Sie mir Ihre Zunge, kleine Schelmin. Ihr Hintern soll auf meiner rechten Hand ruhen, während meine linke Hand Ihnen die Klitoris kitzelt. Eugenie, willst du ihn die höchste Lust kosten lassen? Sicherlich. Ich werde alles dafür tun. Nun denn, dann nimm seinen Schwanz in den Mund. Ist es so richtig? Oh, welche Wärme. Das ist für mich so gut wie der hübscheste Arsch. Wollüstige und geschickte Frauen, verweigert euren Liebhabern dies Vergnügen nie. Es wird sie für immer an euch ketten. O heiliger Gott, Himmel, Arsch und Zwirn. Wie schön du fluchst, mein Freund. Geben Sie mir Ihren Arsch, Madame. Ja, geben Sie ihn mir, damit ich ihn küssen kann, während man mich saugt. Und wundern Sie sich nicht über meine Flüche. Eins meiner größten Vergnügen ist, Gott zu verfluchen, während ich entlade. Es scheint mir, dass mein Geist, in diesem Augenblick tausendmal stärker erregt, die hassenswerte Chimäre noch viel mehr verabscheut und verachtet. Und ich suche nach einer Möglichkeit, sie noch mehr zu beschimpfen, sie noch stärker zu beleidigen. Und wenn ich mich von der Nichtigkeit des abscheulichen Gegenstandes meines Hasses überzeugt habe, möchte ich das Phantom sogleich rekonstruieren, damit sich meine Wut wieder auf irgendetwas richtet. Wie groß mein Vergnügen auch ist, ich muss mich unbedingt aus diesem himmlischen Mund zurückziehen. Sonst, nun kommen Sie schon, Eugenie, platzieren Sie sich. Und führen wir endlich das Bild aus, das ich skizziert habe. Sie sind von Sinnen. Das Missverhältnis ist allzu groß. Sie werden mich zerreißen. Commencez. Wichsen Sie sie, Madame. Wichsen Sie sie. Sie wird ein weniger Schmerz empfinden. Es ist geschehen. Ich bin jetzt drin. Bis zu den Haaren. Mein Gott, nie litt ich solchen Schmerz. Lindern denn meine Finger ihn nicht ein bisschen? Könnte ich es ohne sie aushalten? Kitzle mich, kitzle mich. Ich spüre, wie der Schmerz in Lust sich wandelt. Stoßen Sie, stoßen Sie. Dolmossé, ich sterbe. Himmelarsch, heiliger Gott, dreifacher Gott. Lassen Sie uns tauschen, ich halte es nicht aus. Ihren Hintern, Madame, ich beschwöre Sie. Bin ich so richtig, Dolmossé? Wunderbar, diese hübsche, jungfräuliche Fotze. Ich will Ihren Samen fließen machen, will Sie erschöpfen. Ja, lassen Sie mich vor Lust vergehen. Ich jedenfalls, ich bin soweit. Ficke, Dolmossé, ficke. Ich spritze. Mein Gott, wie er mich saugt. Dann fluche doch, du kleine Hure. Heiliger Gott, ich verliere die Sinne. Auf die Plätze, Eugenie. Ich werde noch der Dumme sein bei all diesen Besitzwechseln. Ah, gut. Jetzt bin ich wieder im ersten Quartier. Madame, wie ich es liebe, einen Arsch zu küssen, den ich soeben gefickt habe. Oh, lassen Sie mich ihn ordentlich lecken, während ich mein Sperma in den Ihrer Freundin spritze. Donnerwetter, Sie können sich nicht vorstellen, wie sie ihn presst. Heilgefickter Gott, welche Lust. Ich kann nicht mehr. Mein Samen fließt. O Himmel. Er bringt mich um. Ich schwöre es. O Himmel, ich bin tot. Lassen Sie mich zu Atem kommen. Da hast du die Männer, meine Liebe. Kaum sehen sie uns an, sind ihre Wünsche schon erfüllt. Der große Plan, der uns entflammte, bevor wir uns beruhigten. Ihr habt ihn hoffentlich nicht vergessen? Wie kleine Hexe, du denkst noch immer daran. Ich glaubte, das sei nur eine Aufwallung deines überschäumenden Kopfes gewesen. Es ist die gewisseste Regung meines Herzens. Bedenke, dass sie deine Mutter ist. Welch Ehrentitel. Und sie hat recht, hat diese Mutter etwa an Eugenie gedacht, als sie sie in die Welt setzte? Die Schurkin ließ sich ficken, weil sie das vergnüglich fand, nicht sonst. Wie sehr ich sie verabscheue, sie hasse. Ich muss ihr Leben haben, um welchen Preis auch immer. Nun denn, da dein Entschluss unerschütterlich ist, sollst du zufriedengestellt werden, Eugenie. Eins aber bedenke. Nie darf dein Geheimnis dir entschlüpfen, meine Liebe. Und außerdem, Heuchelei ist unumgänglich bei solcherlei Plänen. Schmeichle deinem Opfer, ehe du es schlachtest. Schwöre ihm, dass du es innig liebst. Und geh noch weiter. Die Falschheit kann in solchen Fällen nicht weit genug getrieben werden. Nero liebkoste Agrippina in eben der Barke, die sie ertränken sollte. Ahme dies Beispiel nach. Wende alle Verrätereien, alle Betrügereien an, die dir dein Geist nur eingeben mag. Da die Frauen der Lüge ohnehin nicht entraten können, sollten sie sie vollends für unentbehrlich erachten, wenn sie täuschen wollen. Jene Falschheit, deren Anwendung sie den Frauen raten. Ich kenne keine, die im Leben notwendiger wäre. Alle Welt bedient sich ihrer. Ein ehrliches Individuum inmitten einer Gesellschaft von falschen Leuten wird notgedrungen scheitern. Die Falschheit aber ist fast immer ein sicheres Mittel, um zum Erfolg zu gelangen. Wer sie beherrscht, erwirbt notwendig eine Art Vorrangstellung über den, der mit ihm verkehrt oder in Beziehungen zu ihm steht. Indem er ihn durch falschen Schein blendet, überzeugt er ihn. Von diesem Augenblick an ist er erfolgreich. Merke ich, dass man mich getäuscht hat, nehme ich es nur mir selber übel. Und mein Betrüger hat umso leichteres Spiel, als ich mich aus Stolz nicht beklagen werde. Er wird immer starken Einfluss auf mich haben. Er hat Recht, wenn ich Unrecht habe. Er wird reich, wenn ich mich ruiniere. Immer über mir stehend, wird er schließlich die öffentliche Meinung auf seiner Seite haben. Ist er einmal so weit gekommen, werde ich ihn vergeblich beschuldigen. Geben wir uns also kühn und unaufhörlich der ungeheuerlichsten Falschheit hin. Betrachten wir sie als den Schlüssel zu allen Gnaden, zu allen Vergünstigungen, zu allem Ruhm, zu allen Reichtümern. Und besänftigen wir in aller Ruhe den kleinen Kummer, Leute betrogen zu haben, mit der erregenden Freude, ruchlos zu sein. Don Moncey, lassen Sie uns doch wieder zu wollüstigeren Details des Unterrichts kommen. Wie haben Sie diesem jungen Mädchen doch versprochen? Allzu gern. Gotteslästerliche Liebhabereien beispielsweise. Ich vermute, Eugenie hat die religiösen Irrtümer bereits so weit aufgegeben, um zutiefst überzeugt zu sein, dass es keine üblen Folgen hat, wenn man sich über Gegenstände der Frömmigkeit der Toren lustig macht. Die Reliquien, die Heiligenbilder, die Hostie, das Kruzifix entweihen, all dies darf in den Augen des Philosophen nichts anderes sein, als es die Beschädigung einer heidnischen Statue wäre. Hat man einmal dieses abscheuliche Kinderspielzeug der Verachtung anheimgegeben, muss man es dort lassen, ohne sich weiter darum zu kümmern. Von all dem ist nur die Blasphemie beizubehalten, nicht weil sie mehr Realität besäße. Denn sobald es keinen Gott mehr gibt, wozu ist es dann gut, seinen Namen zu beleidigen? Aber in der Trunkenheit der Lust, kräftige und schmutzige Worte auszusprechen, Worte der Gotteslästerung, ist der Einbildungskraft sehr förderlich. Nichts sollte man dabei auslassen. Die Worte müssen so viel Anstoß wie möglich erregen. Denn es ist angenehm, Anstoß zu erregen. Es liegt ein Triumph für den Stolz darin, der keineswegs zu verachten ist. Ich sagte es Ihnen bereits, meine Damen, dies ist eine meiner geheimen Lüste. Es gibt kaum geistige Vergnügen, die stärker auf meine Einbildungskraft wirken. Versuchen Sie es, Eugenie, und Sie werden sehen, was sich daraus ergibt. Stellen Sie vor allem eine ungeheure Gottlosigkeit zur Schau, wenn Sie mit Leuten Ihres Alters zusammen sind, die noch in den Finsternissen des Aberglaubens dahin vegetieren. Prahlen Sie mit der Ausschweifung und Libertinage. Kleiden Sie sich wie eine Hure, lassen Sie Ihre Brust sehen. Wenn Sie mit ihnen an geheime Orte gehen, schürzen Sie unanständig die Röcke auf. Lassen Sie absichtlich die geheimsten Stellen Ihres Körpers sehen. Verlangen Sie das Gleiche von ihnen? Verführen Sie sie? Zeigen Sie ihnen die Lächerlichkeit Ihrer Vorurteile? Tun Sie mit ihnen alles das, was man Verderben nennt? Fluchen Sie in Ihrer Gegenwart wie ein Mann? Sind Sie jünger als Sie, dann nehmen Sie sie mit Gewalt. Vergnügen Sie sich mit ihnen und korrumpieren Sie sie, sei es durch Beispiele, sei es durch Ratschläge, kurz durch alles, was Sie für geeignet halten, sie zu pervertieren. Prahlen Sie vor ihnen mit Unglauben und Schamlosigkeit. Gestatten Sie ihnen im Geheimen alles, was ihnen Vergnügen machen kann, ohne sie zu kompromittieren. Lassen Sie sich von ihnen betasten, wichsen Sie sie, lassen Sie sich wichsen. Gehen Sie sogar so weit, ihnen den Arsch zu überlassen. Doch da die chimärische Ehre der Frauen an ihrer vorderen Jungfernschaft hängt, Seien Sie in dieser Beziehung zurückhaltend. Sind Sie erst verheiratet, nehmen Sie sich Lakaien, aber keinen Liebhaber. Oder bezahlen Sie ein paar zuverlässige junge Leute, dann ist alles in Ordnung. Nichts schädigt mehr Ihren Ruf. Und ohne dass man Sie je verdächtigen wird, können Sie tun, was Ihnen gefällt. Alles, was Ihnen gefällt. Auch die grausamen Lüste befriedigen. Don Moncey, erzählen Sie Eugenie davon. Erregt werden ist das Ziel eines jeden Menschen, der sich der Wollust hingibt. Und wir wollen immer durch die wirksamsten Mittel erregt werden. Gleichgültig, ob unsere Begierden dem Objekt, das uns dient, gefallen oder missfallen, es handelt sich einzig darum, unsere Nerven durch den allerheftigsten Schock zu erschüttern. Und da kein Zweifel daran besteht, dass der Schmerz viel lebhafter berührt als das Vergnügen, und diese Schocks des bei den anderen hervorgerufenen Gefühls wesentlich kraftvoller, energischer in uns nachhallen, lässt sich rasch beobachten, wie die Lebensgeister in eine heftigere Zirkulation versetzt werden. Sich insbesondere auf die unteren Regionen richtend, entzünden sie die Organe der Wollust und bereiten sie so für das Vergnügen vor. Den von dieser Manie besessenen Menschen hält man entgegen, der Schmerz betrübe den Nächsten. Es sei Unrecht, den anderen Böses zu tun, um sich daran zu erfreuen. Darauf lässt sich entgegnen, dass es während des Lustakts nicht ungewöhnlich ist, sich selbst für alles, die anderen für nichts zu erachten. Was gehen uns, so ließe sich fragen, die dem Nächsten verursachten Schmerzen an? Empfinden wir sie? Nein, im Gegenteil. Aus ihrer Erregung resultiert vielmehr ein köstliches Gefühl. Aus welchem Grunde sollten wir also ein Individuum schonen? Aus welchem Grunde sollten wir ihm einen Schmerz ersparen, der uns nicht eine Träne kostet, vielmehr aus diesem Schmerz heraus für uns Vergnügen entsteht? Haben wir in uns je einen einzigen Impuls verspürt, der uns riete, die anderen uns vorzuziehen? Ist nicht jeder für sich selbst auf der Welt? Die Moralprediger erzählen uns von einer chimärischen Stimme, die uns sagt, wir sollten den anderen nicht tun, was wir nicht wollen, dass man uns tue. Die absurde Philosophie schwacher Menschen. Der starke Mensch wird sich so einen Unsinn nicht einfallen lassen. Wie kann die Natur, die uns tagtäglich rät, uns zu vergnügen, die uns nie andere Regungen, andere Eingebungen einprägt, in beispielloser Inkonsequenz einen Augenblick später sagen, wir sollten uns aber ja nicht einfallen lassen, uns zu vergnügen, wenn das dem anderen wehtun könnte. Die Natur, Eugenie, die Natur, unser aller Mutter, spricht uns immer nur von uns. Nichts ist so egoistisch wie ihre Stimme, und was wir am klarsten in ihr erkennen, ist ihr unwandelbarer und heiliger Rat, uns zu vergnügen, gleichgültig auf wessen Kosten. Doch die anderen, so wird man ihnen darauf sagen, können sich rächen. Bitte sehr. Einzig der Stärkste wird Recht behalten. Es ist der Urzustand ewigen Krieges und ewiger Vernichtung. Ihre Hand hat uns dazu geschaffen, und nur wenn wir in ihm verharren, ist es für sie von Nutzen. Grausamkeit ist bei weitem kein Verbrechen, sondern das erste Gefühl, das die Natur uns einprägt. Das Kind zerbricht seine Rappel, beißt in die Brust seiner Amme, erwürgt seinen Vogel. Lange bevor es denken kann. Es wäre also absurd zu behaupten, sie sei eine Folge der Verderbnis. Dieses System ist falsch. Ich wiederhole es. Die Grausamkeit ist naturgegeben. Wir kommen alle mit einem Maß an Grausamkeit auf die Welt. Die Grausamkeit ist nichts anderes als die von der Zivilisation noch nicht beeinträchtigte Energie des Menschen. Sie ist also eine Tugend und kein Laster. Wir unterscheiden allgemein zwei Arten von Grausamkeit. Die, welche aus der Dummheit erwächst, nicht durchdacht ist, nicht analysiert wird, sie setzt das derart geschaffene Individuum dem wilden Tier gleich. Diese schenkt keinerlei Lust, denn der, der ihr zuneigt, ist zu keiner Feinheit fähig. Die Brutalität eines solchen Wesens ist selten gefährlich, es ist leicht, sich davor zu schützen. Die andere Art der Grausamkeit, Frucht außerordentlicher Empfindsamkeit der Organe, ist nur äußerst feinfühligen Wesen bekannt. und die Exzesse, zu denen sie sie führt, sind nur Übersteigerungen dieser Feinfühligkeit. Diese Feinfühligkeit ist es, zu rasch geschwächt ihrer außerordentlichen Zartheit wegen, die, um sich wieder zu erwecken, alle Hilfsmittel der Grausamkeit ins Werk setzt. Wie wenig Menschen nur aber begreifen diese Unterschiede. Wie wenige nur fühlen sie. Dennoch existieren sie unbestreitbar. Mit dieser zweiten Art der Grausamkeit sind meistens die Frauen behaftet. Beobachten Sie sie genau. Sie werden sehen, ob es nicht das Übermaß ihrer Empfindsamkeit ist, das sie dahin geführt hat. Ob es nicht die außerordentliche Aktivität ihrer Fantasie, die Kraft ihres Geistes ist, was sie verbrecherisch und unmenschlich macht. Daher sind alle diese Frauen reizvoll. Daher ist keine unter ihnen, die nicht die Köpfe verdrehte, wenn sie es darauf anlegt. Leider lässt die Starrheit oder besser die Absurdität unserer Sitten ihrer Grausamkeit wenig Nahrung. Sie sind gezwungen, sich zu verbergen, zu heucheln, ihre Neigung durch offenkundige Akte der Wohltätigkeit zu decken, die sie im Grunde ihres Herzens verabscheuen. Nur unter dem dichtesten Schleier, mit der größten Vorsicht, unterstützt durch einige zuverlässige Freundinnen, können sie sich noch ihren Neigungen hingeben. Und da es viele so geartete Frauen gibt, gibt es folglich viele Unglückliche. Wollen Sie sie kennenlernen? Kündigen Sie ihnen ein grausames Schauspiel an, ein Duell, einen Brand, eine Schlacht, einen Gladiatorenkampf. Und Sie werden sehen, wie sie herbeieilen. Doch solche Gelegenheiten sind nicht zahlreich genug, um ihrer Leidenschaft Nahrung zu geben. Sie beherrschen sich und sie leiden. Werfen wir einen kurzen Blick auf die Frauen dieser Art. Zingua, die Königin von Angola, die grausamste aller Frauen, schlachtete ihre Liebhaber hin, sobald sie sie genossen hatte. Oft ließ sie Krieger sich vor ihren Augen schlagen und wurde dem Sieger zum Lohn. Zoe, Gattin eines chinesischen Kaisers, kannte kein größeres Vergnügen, als Verbrecher vor ihren Augen hinrichten zu lassen. Wenn ihr solche fehlten, ließ sie Sklaven abschlachten, während sie mit ihrem Gatten fickte, und bemaß das Ungestüm ihres Orgasmus nach der Grausamkeit der Ängste, die sie jene Unglücklichen erdulden ließ. Sie war es, die die Art der Qual, die den Opfern auferlegt wurde, auf die Spitze trieb und jene berühmte hohle Säule aus Erz erfand, die man rotglühend machte, nachdem man den Patienten darin eingeschlossen hatte. Theodora, die Gattin Justinians, vergnügte sich damit zuzusehen, wie man Eunuchen machte. Und Messalina wichste, während man vor ihren Augen Männer durch Masturbation entkräftete. Mit einem Wort: Die Geschichte liefert uns tausend und abertausend Fälle weiblicher Grausamkeit. Und der natürlichen Neigung wegen, die sie zu derartigen Regungen empfinden, wünsche ich, dass die Frauen sich daran gewöhnten, die aktive Geißelung zu üben. Ein Mittel, durch das die grausamen Männer ihren Blutdurst besänftigen. Gäbe man der Rohheit der Frauen diesen Ausweg, würde die Gesellschaft gewinnen. Denn da sie nicht auf diese Weise bösartig sein können, sind sie es auf eine andere. Und indem sie so ihr Gift in die Welt spritzen, bringen sie ihre Gatten und ihre Familien zur Verzweiflung. Zweifellos gäbe es andere Mittel, mit denen eine Frau, die empfindsam und zugleich grausam ist, ihre heftigen Leidenschaften besänftigen könnte. Aber sie sind gefährlich, Eugenie. Ich würde nie wagen, sie ihnen zu raten. O Himmel, was haben Sie nur, mein Engel? Madame, sehen Sie, in welchem Zustand Ihre Schülerin ist. Oh, verflixt, Sie verdrehen mir den Kopf. Da haben Sie die Wirkung Ihrer verfluchten Reden. Zu Hilfe, Madame, zu Hilfe. Sollen wir das schöne Kind sich entladen lassen, ohne ihm beizustehen? Oh, das wäre nicht recht. Anbetungswürdiges Geschöpf. Nie habe ich eine Empfindsamkeit wie die deine gesehen. Versorgen Sie sie von vorn, Madame. Ich will mit der Zunge ihr hübsches kleines Arschloch berühren und ihr zugleich leichte Schläge auf den Hintern geben. Sie muss sich wenigstens 7 oder 8 Mal entladen. O Himmel, Arsch! Eugenie, wenn Sie mir jetzt den Schwanz saugen würden. Welche Wonne, welche Wärme. Aber wissen Sie denn auch, was dann zu tun ist, Eugenie? Sie wird schlucken. Ja, sie wird schlucken. Ich bürge für sie. Ich verziehe ihr nicht, Madame, ich verziehe ihr nicht. Eine exemplarische Strafe. Ich schwöre Ihnen, sie würde gepeitscht, bis aufs Blut gepeitscht. Himmelarsch, ich spritze. Mein Samen fließt. Schluck, schluck, Eugenie. Verdammter Gott. Himmel, was höre ich? Es klopft. Wer wagt uns denn jetzt zu stören? Es ist mein Bruder. Unbesonnener. Meine Liebe, das ist Verrat. Nur keine Angst, mein Engel. Einzig um Ihr Vergnügen sind wir bemüht. Tja, davon werden wir Sie schon bald überzeugen. Komm näher, Bruder. Schönste Eugenie, fürchten Sie nichts, was meine Diskretion betrifft. Sie ist vollkommen. Nehmt meine Schwester, meinen Freund. Sie beide werden für mich bürgen. Welch lächerliches Zeremoniell. Wir sollten es mit einem Schlag beenden. Höre, Mervelle. Dies hübsche Mädchen wird von uns erzogen. Wir bringen ihm alles bei, was ein Fräulein in seinem Alter wissen muss. Und zu seiner besseren Belehrung fügen wir zur Theorie immer auch ein wenig Praxis. Sie braucht den Anblick eines Schwanzes, der sich entlädt. Dabei sind wir angelangt. Willst du uns dieses Beispiel liefern? Ein Ansinnen, zu Schmeichelhaftes abzulehnen. Und diese junge Dame, sie besitzt Reize, die die gewünschte Lektion bald zum Ziel führen werden. Gut denn, kein langes Gerede mehr. Liebste Freundin, wirklich, das geht zu weit. Sie missbrauchen meine Jugend. Für wen wird Monsieur de Mervelle mich halten? Für ein bezauberndes Mädchen, Eugenie. Für ein anbetungswürdiges Geschöpf. Ah, bei Gott, welche Frische, welche liebliche Formen, welch verwirrende Reize. Reden wir weniger, Chevalier, und tun wir mehr. Ich will die Szene dirigieren, das ist mein Recht. Es geht darum, Eugenie den Mechanismus der Ejakulation vor Augen zu führen. Da sie jedoch schwerlich ein solches Phänomen kaltblütig betrachten kann, wollen wir uns alle vier einander genau gegenüber und sehr nah beisammen platzieren. Sie wichsen Ihre Freundin, Madame, ich übernehme den Chevalier. Wenn es um Wichsen geht, so versteht sich ein Mann bei einem Mann ungleich besser darauf als eine Frau. Nehmen wir also unsere Plätze ein. Sind wir einander nicht zu nah? Wir können uns gar nicht nah genug sein, Madame. Brust und Gesicht Ihrer Freundin sollen überschwemmt werden durch die Beweise der Männlichkeit Ihres Bruders. Er soll sich ihr mitten ins Gesicht entladen. Als Pumpenmeister werde ich die Ströme so dirigieren, dass sie sie völlig bedecken werden. Reizen Sie währenddessen sorgsam alle wollüstigen Partien Ihres Körpers. Eugenie, schon bald wird sich vor Ihren Augen eines der schönsten Mysterien vollziehen. Werfen Sie jegliche Zurückhaltung ab. Schamhaftigkeit ist keine Tugend. Hätte die Natur gewollt, dass wir irgendwelche Teile unseres Körpers versteckten, so hätte sie selbst dafür gesorgt. Doch sie hat uns nackt geschaffen. Also will sie, dass wir nackt sind. In Otaheite etwa sind die Mädchen bekleidet, aber sie schürzen ihr Gewand auf, sobald man es verlangt. Tomancé, Sie sind ein Teufelskerl. Sie verlieren keine Zeit. Eugenie, sieh nur, wie er schon handelt, während er noch redet, wie er den prächtigen Arsch meines Bruders begutachtet. Wie er wollüstig seinen prächtigen Schwanz wächst. Los, Eugenie, machen auch wir uns ans Werk. Sieh, das Pumprohr hebt sich. Es wird uns bald benetzen. Ach, liebste Freundin, was für ein fürchterliches Glied. Ich kann es kaum mit der Hand umgreifen. Oh mein Gott, wie groß es ist. Sie können sich wohl denken, dass dieses Sie nicht ohne Gefahr durchbohrt. Ich würde keines scheuen. Und die Stürme von Lust, mit denen es sie erfüllen wird, werden sie bald für die geringfügigen Leiden entschädigen, die ihnen vorangehen. Ich sah, wie jüngere Frauen als sie noch größere Schwänze ertrugen. Mit Mut und Geduld bewältigt man die größten Schwierigkeiten. Es ist eine unsinnige Idee, junge Mädchen nur durch kleine Schwänze entjungfern zu lassen. Meiner Ansicht nach sollten sie sich den größten Geräten hingeben, damit das Hymen rascher zerrissen ist. Allerdings wird es Ihnen dann ziemlich schwer fallen, zum Mittelmäßigen zurückzukehren, wenn Sie sich einmal an diese Kost gewöhnt haben. Richtig. Und will sie noch glücklicher sein, bediene sie sich beider zugleich. Die wollüstigen Stöße mit welchen sie den in ihrer Fotze bewegt, werden die Ekstase dessen beschleunigen, der sie arschfickt. Und vom Samen beider überschwemmt, verliert sie den ihren, ersterbend vor Lust. Mir scheint, dass zu dem von Ihnen entworfenen Bild noch 2, 3 Schwänze mehr gehören. Zumindest, Madame, noch einen im Mund und einen in jeder Hand. Sie sollte welche in den Achselhöhlen und in den Haaren haben. 30, wenn es möglich wäre. Man sollte in solchen Augenblicken nichts als Schwänze sehen, sie berühren und verschlingen, von allen in dem Moment benetzt werden, in dem man sich selbst entlädt. Oh, Domancy, mögen Sie noch so libertin sein. Ich wette, dass Sie es mir in den köstlichen Kämpfen der Wollust nicht gleichgetan haben. Alles, was auf diesem Gebiet möglich ist, hab ich gemacht. Oh, Liebste, wie verdrehst du mir den Kopf? Wie, ich könnte mir gleichfalls solche Lust verschaffen? Ich könnte mich hingeben, so vielen Männern, wie ich wollte? Oh, welche Lust! Wie du mich wickst, Freundin! Du bist die Göttin der Wollust selbst, und dieser schöne Schwanz, wie er anschwillt, wie sein majestätisches Haupt größer und purpurn wird. Gleich ist es soweit. Eugenie, Schwester, kommt näher! Oh, welch göttliche Brüste, welch weiche Schenkel! Entladet euch, beide, mein Samen kommt euch entgegen. Er fließt. Himmel, Herrgott, oh verdammt! Was für ein Schauspiel! Wie herrlich und majestätisch! Bis in die Augen ist mir was davon gespritzt. Warte, Liebste, lass mich diese kostbaren Tropfen auffangen. Ich will deine Klitoris damit reiben. Ja, Liebste, ja. Ein köstlicher Einfall, tu das. Ich vergehe in deinen Armen. Göttliches Kind, küsse mich 1000 und abertausendmal. Lass mich an deiner Zunge saugen, auf dass ich deinen wollüstigen Atem in mich aufnehme, vom Feuer der Lust entzündet. Himmel, auch ich entlade. Bruder, steh mir bei, ich beschwöre dich. Ja, Chevalier, wichsen Sie Ihre Schwester. Ich möchte sie lieber ficken. Mein Schwanz ist wieder steif. So tun Sie's doch und drehen Sie mir dabei Ihren Arsch zu. Ich will Sie während dieses lustvollen Inzestes ficken. Eugenie soll mir währenddessen mit diesem Godemiché in den Arsch fahren. Mit Freuden. Von jetzt an ist die Libertinage mein einziger Gott. Ist es so richtig, verehrter Meister? Mache ich es gut? Wunderbar. Wirklich, die kleine Schelmin Arsch fickt mich wie ein Mann. Oh, Chevalier, ich sterbe. Himmel, welche Lust. Ja, ja, spritzen wir alle 4 zugleich. Bei Gott, ich sterbe, ich vergehe. Und du, Chevalier? Sieh diese Fotze, sie ist voll von mir. Ach, mein Freund, was hast du mir vorenthalten? Ruhen wir uns aus, sonst sterbe ich noch. Dieses reizende Mädchen hat mich gefickt wie ein Gott. Die Wollust war auch auf meiner Seite. Alle Ausschweifungen schenken Lust, wenn man Libertin ist. Das Ziel jeder Frau aber sollte es sein, die Exzesse über die Grenzen des Möglichen hinauszutreiben. Ich habe bei einem Notar 500 Louis für den Menschen hinterlegt, sei er wer er sei, der mich eine Leidenschaft lehrt, die mir fremd ist, und der meine Sinne in eine Wollust taucht, die ich noch nie genossen habe. Welch bizarrer Gedanke. Doch lassen Sie uns jetzt lieber mit unserer Unterweisung fortfahren. Eugenie hat in aller Ruhe das erhabene Mysterium der Entladung betrachten können. Ich möchte jetzt, dass sie lernt, selbst diese Ströme zu lenken. Bei der Erschöpfung, in der wir uns befinden, wird das für sie allerlei Mühe bedeuten. Das ist wahr. Darum wünschte ich auch, es gäbe in ihrem Hause oder auf ihrem Landgut irgendeinen jungen, kräftigen Burschen, der uns als Vorführpuppe dienen könnte. Ich habe, was sie brauchen. Wäre das vielleicht zufällig der junge, überaus wohlgestaltete Gärtner, den ich eben noch in ihrem Gemüsegarten habe arbeiten sehen? Augustin? Ja, genau, Augustin. 13 Zoll Länge und 8,5 Umfang hat sein Glied. Gerechter Himmel, welch ein Ungeheuer. Und sowas entlädt sich? Wie ein Sturzbach. Ich lasse ihn holen. Da ist er, von dem ich Ihnen erzählt habe. Komm näher, Dummkopf. Oh, dieser törichte Mensch. Können Sie sich vorstellen, dass ich seit 6 Monaten daran arbeite, diesem großen Ferkel Manieren beizubringen, ohne dass es mir gelingt? Aber sei es drum, meine Freunde, amüsieren wir uns. Was wäre das Leben ohne Vergnügen? Augustin, da ist ein frisches Blumenbeet. Willst du es beackern? O Himmel, ich schäme mich so. Werfen Sie dieses kleinmütige Gefühl von sich. All unsere Handlungen, vor allem die der Ausschweifung, sind uns von der Natur eingegeben. Es existieren keine, welche Sie sich auch erdenken mögen, deretwegen wir Scham empfinden müssten. Los, Eugenie, huren Sie mit diesem jungen Mann. Denn ihr jungen Mädchen seid geboren, um gefickt zu werden. Und die, die sich dieser Absicht entziehen, die die Natur mit ihr hat, verdienen es nicht zu leben. So ziehen Sie ihm doch schon die Hose bis auf seine schönen Schenkel hinunter. Stopfen Sie sein Hemd unter seine Jacke, damit seine Vorderseite und auch sein Hinterteil, mein Gott, wie schön das seine ist, Ihnen und uns zur Verfügung stehen. Ergreifen Sie nun mit einer Hand seinen Schwanz, der Sie, wie ich sehe, durch seine Gestalt erschreckt. Streichen Sie mit der anderen über die Hinterbacken und kitzeln so das Arschloch. Ja, so ist es richtig. Entblößen Sie das rote Haupt, lassen Sie es nackt. Spannen Sie das Bändchen, bis es fast zerreißt. Sehen Sie die Wirkung meiner Unterweisungen? Nun küss sie doch endlich, Dummkopf. Küss sie, so viel du willst. Küsst du mich etwa nicht, wenn du mit mir schläfst? Himmel, wie er anschwillt. Ihre Bewegungen müssen regelmäßiger werden, kräftiger. Machen Sie mir für einen Augenblick Platz und beobachten Sie genau, wie ich es mache. Sehen Sie? Fester und zugleich sanfter. Hier, übernehmen Sie wieder. Und vor allem bedecken Sie die Eichel nicht. Oh, jetzt hat er seine volle Kraft erreicht. Lassen Sie uns untersuchen, ob er einen größeren hat als der Chevalier. Ohne Zweifel, denn ich kann ihn nicht umspannen. Sie haben recht, Länge 13, Umfang 8,5. Noch nie habe ich einen größeren gesehen. Das kann man wirklich einen prachtvollen Schwanz nennen. Und Sie bedienen sich seiner, Madame? Jede Nacht, wenn ich auf diesem Landgut bin. Aber doch hoffentlich nicht im Arsch. Öfter als in der Fotze. Himmel, welche Ausschweifung. Auf Ehre, ich weiß nicht, ob ich das ertrüge. Stellen Sie sich doch nicht so an, Dolmancier. Er geht in Ihren wie in meinen. Nun denn, wir werden sehen. Später. Aber fahren wir mit unserem Unterricht fort. Bald schon, Eugenie, wird die Schlange ihr Gift ausspeien. Machen Sie sich bereit. Und wenn Sie sehen, dass er anschwillt, die schönste Purpurfarbe annimmt, so legen Sie in Ihre Bewegungen alle Energie, zu der Sie fähig sind. Lassen Sie die Finger, die den Anus streicheln, so weit eindringen, wie es eben geht. Suchen Sie seinen Mund, um an ihm zu saugen. Und lassen Sie Ihre Reize seinen Händen sozusagen entgegenfliegen. Er entlädt sich, Eugenie. Der Augenblick Ihres Triumphes ist da. Mehr, mehr, Eugenie, schonen Sie ihn nicht. Er ist auf dem Höhepunkt. Oh, welch ein Überfluss! Und mit welcher Kraft es hervorschoss. Über 10 Fuß weit hat er sich ergossen. Himmelarsch! Das ganze Zimmer ist voll davon. Noch nie sah ich jemanden sich so entladen. Und Sie sagen, Madame, dass er Sie heute Nacht gefickt hat? Sicher 9 oder 10 Mal. Wir zählen schon lange nicht mehr. Schönste Eugenie, Sie sind ganz überschwemmt von seinem Saft. Und, liebster Lehrmeister, sind Sie zufrieden mit Ihrer Schülerin? Für den Anfang war das schon recht gut. Auch ich bin sehr zufrieden mit meiner Eugenie. Sie zeigt die glücklichsten Anlagen. Aber ich glaube, wir sollten ihr jetzt ein anderes Schauspiel bieten. Zeigen wir ihr doch, wie ein Schwanz im Arsche arbeitet. Dolmancier, ich bitte Ihnen den meinen. Ich werde in den Armen meines Bruders liegen. Er fährt in meine Fotze, sie in meinen Arsch. Eugenie soll ihn einführen, seine Bewegungen bestimmen, diese studieren, um sich ganz mit dem Vorgang vertraut zu machen, dem wir sie dann selbst in Gestalt des riesigen Schwanzes dieses Herkules aussetzen werden. Einverstanden, Madame, doch wenn Sie wollen, dass ich Sie gut behandle, erlauben Sie mir, eine Bedingung zu stellen. Augustin, den ich mit 2 Handgriffen wieder steif machen werde, soll mich Arsch ficken, während ich Sie sodomisiere. Sehr gern. Denn auch für meine Schülerin sind das 2 Lektionen anstatt nur einer. So komm schon, großer Junge, ich will dich wiederbeleben. Wie schön er ist. Um den Absichten Dolmossés und den deinen zu entsprechen, Schwester, muss ich mich auf dieses Bett legen. Lege dich in meine Arme und zeig ihm deine schönen Hinterbacken. Ja, so. Jetzt können wir jederzeit beginnen. Eugenie, komm, Sie wichsen Sie mich, während ich das riesige Werkzeug dieses üblen Burschen in Aktion bringe. Erhalten Sie die Erektion meines Gliedes. Mache ich es gut? Sie müssen den Schwanz sehr viel fester halten. Ja, so ist es besser. Ja. Wichse inzwischen deine Schwester, Chevalier, gleich kann es losgehen. Er spannt. Machen Sie sich bereit, Madame. Lenke den Pfeil, Eugenie. Deine Hand soll es sein, die ihn in die Öffnung führt. Sie soll es sein, die ihn eindringen lässt. Sobald er drin ist, fasst du Augustins Schwanz und füllst dann meine Eingeweide. Dies sind Novizenpflichten, aus all dem aber wirst du Lehren ziehen. Oh, mein Engel, wenn du wüsstest, wie ich das liebe. Welch göttlicher Arsch. Hier, da hast du den Schwanz, den du so begehrst. Fühlst du ihn, Spitzbübin? Sag, sag, fühlst du ihn? Bis in die innersten Eingeweide, süße Wollust. Wie groß ist deine Gewalt? Eugenie, Augustin, wo bleibt ihr denn? Hier sind wir schon, mein Lehrmeister. Augustin, so stoß doch endlich zu. Stoß, stoß zu. Zerreiße mich, wenn es sein muss. Himmel, welch ein Kolben. Wie viel Zoll sind noch draußen, Eugenie? Kaum 2. Welche Wonne. Es zerreißt mich, ich kann nicht mehr. Chevalier, bist du bereit? Fass selber hin. Kommt, meine Kinder, auf dass ich euch verbinde. Zu diesem göttlichen Inzest. Ach, so werde ich also von beiden Seiten gefickt. Himmel, welch göttliche Lust. Es gibt auf der Welt nicht ihresgleichen. Stoße mich, Dormancier. Lasse mich durch die Heftigkeit deiner Bewegungen in das Schwert meines Bruders stürzen. Und du, Eugenie, sieh mir zu. Komm, betrachte mich im Laster. Lerne von mir, es bis in die tiefsten Tiefen zu genießen. Komm, Liebe, sieh, was ich hier mache. Skandal, Verführung, schlechtes Beispiel, Inzest, Ehebruch, Sodomie. Oh, Luzifer, einziger und alleiniger Gott meiner Seele, gib mir noch mehr ein, zeige meinem Herzen weitere Ausschweifungen und du wirst sehen, wie ich mich hineinstürze. Eugenie, feuere den Mut meines Fickers an, drücke seine Flanken. Allein dein Näherkommen gibt seinem Schwanz weitere Energie. Ich fühle, seine Stöße werden heftiger. Chevalier, du bist soweit? Ich fühle es. Warte auf mich. Auf uns. Oh, meine Freunde, lasst uns doch zusammenspritzen. Oh, Himmelarsch, tut es, wann ihr wollt. Ich jedenfalls kann nicht mehr. Heiliger Arschficker Gott, ich spritze. Benetzt mich, meine Freunde, benetzt eure Hure. Schleudert die Ströme eures sprudelnden Samens bis auf den Grund meiner brennenden Seele. Himmelarsch, ich sterbe. Wenn die Natur nur schüfe und niemals zerstörte, könnte man glauben, der erhabenste aller Akte sei, unablässig an der Fortpflanzung zu arbeiten und zugestehen, dass die Weigerung zu zeugen notwendigerweise ein Verbrechen sein müsse. Beweist aber nicht schon der flüchtigste Blick auf die Wirkungen der Natur, dass die Zerstörungen für ihre Pläne ebenso notwendig sind wie ihre Schöpfungen? Dass diese beiden Wirkungen sogar so eng miteinander verbunden und verkettet sind, dass die eine ohne die andere nicht denkbar ist, dass nichts entstünde, nichts sich regenerierte ohne Zerstörung? Die Zerstörung ist also ebenso eines der Gesetze der Natur wie die Schöpfung. Wenn dieses Prinzip feststeht, wie kann ich dann aber die Natur beleidigen, indem ich mich weigere, Leben zu zeugen? Doch, so wenden die Dummköpfe und Weltbevölkerer, dies ist gleichbedeutend, ein, das schöpferische Sperma werde nur zum Zwecke der Fortpflanzung in der Frauenschoß gelegt, es ihm zu entziehen sei eine Sünde. Wollte die Natur aber wirklich, dass die Samenflüssigkeit ausschließlich und ganz und gar zur Zeugung verwendet wird, so würde sie nicht nur nicht gestatten, dass dieser Erguss auf irgendeine andere Art vor sich ginge, immerhin verlieren wir den Samen wann und wo wir wollen, sondern sie würde sich auch dagegen wenden, dass er ohne Koitus stattfindet, wie es sowohl in unseren Träumen als auch bei Erinnerungen geschieht. Geizend mit dieser kostbaren Flüssigkeit würde sie nie etwas anderes zulassen, als dass er sich in das Gefäß der Fortpflanzung ergösse. Aber gehen wir noch weiter. Wären die Frauen nur zum Zeugen geboren, hätte die Natur die Fruchtbarkeit einer Frau auf eine so kurze Lebensphase beschränkt? Nein, Freunde, hören wir auf, an solche Absurditäten zu glauben. Sie machen die Vernunft schaudern. Die Fortpflanzung, täuschen wir uns nicht, war niemals eines ihrer Gesetze. Sie hat sie bestenfalls geduldet. Außerdem, was kümmert es die Natur, ob die menschliche Rasse auf Erden vergeht? Sie lacht über unseren Stolz, der uns annehmen lässt, es sei alles vorbei, wenn dieses Unglück geschehe. Sie würde es nicht einmal bemerken. Und gibt es nicht schon genug erloschene Rassen? Buffon zählt deren mehrere, und die Natur, gänzlich stumm gegenüber einem solchen Verlust, bemerkt ihn nicht einmal. Unsere ganze Art könnte vergehen, ohne dass die Luft weniger rein, das Gestirn weniger strahlend und der Gang des Universums deshalb weniger genau wäre. Welche Dummheit aber gehört dazu, zu glauben, unsere Art sei der Welt so nützlich, dass der, der sich nicht um ihre Vermehrung bemühte, oder der, der diese Vermehrung störte, notwendig zum Verbrecher würde? Lassen wir uns darüber nicht länger täuschen und nutzen wir das Beispiel der vernünftigeren Völker, um unsere Irrtümer einzusehen. Kurzum, der langen Rede zum Lobpreis der Sodomiten und Tribaden kurzer Sinn, es gibt keinen einzigen Winkel auf der Erde, in welchem das angebliche Verbrechen der Sodomie nicht Tempel und Anhänger besessen hätte. Die Griechen, die daraus sozusagen eine Tugend gemacht haben, sie errichteten ihr eine Statue mit Namen Venus Callipyga. Und Rom brachte von dort her jene göttliche Neigung mit. Und welchen Fortschritt machte sie unter den Kaisern? Unter dem Schutze des römischen Adlers breitete sie sich vom einen Ende der Welt bis zum anderen aus. Und wären unsere Ballons auf den Mond gelangt, hätte sie auch dort ihren Platz gefunden. Köstliche Neigung, Kind der Natur und der Lust, überall musst du sein, wo sich die Menschen befinden, und wo man dich kennt, wird man dir Altäre errichten. O, meine Freunde, kann es noch eine solche Narrheit geben, als sich einzubilden, ein Mann müsse ein todeswürdiges Ungeheuer sein, weil er zum Genuss das Loch eines Arschs dem einer Fotze vorzieht? Weil ein Jüngling, bei dem er zweierlei Vergnügen findet, zugleich Liebhaber und Geliebte zu sein, ihm begehrenswerter erscheint als ein Mädchen, das ihm nur einen Genuss verspricht? Er soll ein Verbrecher, ein Ungeheuer sein, weil er lieber die Rolle eines Geschlechtes spielen will, das nicht sein eigenes ist? Nun, warum hat die Natur ihn dann aber für diese Sinnenlust so empfänglich gemacht? Betrachtet nur seine Gestalt. Ihr werdet grundlegende Verschiedenheiten gegenüber der Gestalt jener Männer beobachten, denen diese Neigung nicht gegeben ist. Sein Hintern ist weißer, rundlicher. Kein einziges Haar beschattet den Altar der Lust, dessen Inneres mit einer zarteren, sinnlicheren, kitzligeren Membrane ausgekleidet, absolut die gleiche Beschaffenheit aufweist wie das Innere der Vagina einer Frau. Der Charakter dieses Mannes, ebenfalls verschieden von dem der anderen, hat mehr Weichheit, mehr Flexibilität. Ihr findet in ihm fast alle Laster und alle Tugenden der Frauen. Selbst ihre Schwächen erkennt ihr an ihnen wieder. Sie alle haben weibliche Vorlieben, einige von ihnen sogar weibliche Züge. Wie nur kann es da sein, dass ausgerechnet die Natur ihnen zürnt, die ihnen diese Neigung eingab? O teure Eugenie, wenn Sie wüssten, wie köstlich man genießt, wenn ein großer Schwanz einem den Hintern erfüllt, wenn er sich bis zu den Hoden eingedrungen feurig hin und her bewegt. Nein. Nein, auf der ganzen Welt gibt es keinen Genuss, der diesem gleichkäme. Er ist die Wollust der Philosophen, die Wollust der Helden. Und er wäre auch die der Götter, wären die Akteure dieses himmlischen Genusses nicht selbst die einzigen Gottheiten, die wir auf Erden anbeten sollten. O meine Freunde, hier ist er, mein Hintern. Ich biete ihn euch da, so fickt mich doch endlich. Göttlicher Lehrer, können Sie diesem Anerbieten widerstehen? Reizt Sie dieser entzückende Hintern nicht? Verzeihung, schöne Eugenie. Lassen Sie sich gefallen, dass nicht ich es übernehme, das Feuer zu löschen, das ich entzündet habe. Liebes Kind, Sie haben in meinen Augen den großen Fehler, Frau zu sein. Gern war ich bereit, jeden Vorbehalt zu vergessen, um Ihre ersten Früchte zu ernten. Nun aber gestatten Sie, dass ich es dabei belasse. Der Chevalier wird sich dieser Arbeit widmen. Seine Schwester soll mit diesem Godemiché bewaffnet dem Arsch ihres Bruders die fürchterlichsten Stöße zufügen, während sie zugleich ihren schönen Hintern Augustin bietet, der in ihren Arsch kommt und den ich währenddessen ficke. denn ich verhehle es nicht. Der Arsch dieses schönen Burschen reizt mich schon seit einer Stunde. Und ich will ihm endlich vergelten, was er mir getan hat. Mit dem Tausch bin ich natürlich einverstanden. Nur Dolmossé, die Offenheit ihres Geständnisses nimmt diesem nicht die Unhöflichkeit. Tausendmal Vergebung, mein Fräulein. Doch ich und meinesgleichen haben die Offenheit und die Exaktheit zum Prinzip erhoben. Das wundert mich zu hören. Gemeinhin stehen jene, die wie Sie gewöhnt sind, die Leute nur von hinten zu nehmen, nicht gerade im Rufe der Offenheit. Ein wenig hinterhältig, ein wenig falsch, meinen Sie wohl, Madame. Nun ja, die Verschleierung und die Heuchelei sind Notwendigkeiten, die die Gesellschaft uns auferlegt hat. Gestatten Sie mir, Madame, mich Ihnen für einen Augenblick als Beispiel anzuführen. Sicherlich gibt es auf der Welt kein verderbteres Wesen. Doch fragen Sie ein wenig herum, was man von mir denkt. Alle werden Ihnen sagen, ich sei ein Ehrenmann, während es doch kein einziges Verbrechen gibt, aus dem ich nicht die höchsten Genüsse zog. Ach, mon Monsieur, Sie sind wie jener, der zu seinem Beichtvater sagte, Einzelheiten erspare ich Ihnen, Mord und Diebstahl ausgenommen, habe, da können Sie sicher sein, alles getan. Ja, Madame, ich sage das Gleiche, nur ohne Ausnahmen. Wie, verehrter Libertin, Sie haben sich erlaubt? Alles, Madame, alles. Glauben Sie wirklich, dass man sich mit meiner Veranlagung und meinen Prinzipien auch nur irgendetwas versagt? Lasst uns ficken, ficken. Ich halte es nicht mehr aus. Wir kommen darauf zurück, Dormancy. Ich werde Ihren Geständnissen mehr Glauben schenken können, wenn Sie sie mit klarem Kopfe vortragen. Wenn Sie steif sind, lieben Sie es, Grolligstes zu sagen, und verkaufen uns hier die libertinen Wahnvorstellungen Ihrer entflammten Vorstellungskraft möglicherweise als Wahrheit. Aber so warte doch, Chevalier, warte. Ich selbst will ihn einführen. Vorher aber muss ich... Ich bitte die schöne Eugenie vorab um Verzeihung, muss sie mir erlauben, sie zu peitschen, um sie in Schwung zu bringen. Diese Zeremonie ist gänzlich unnötig, Dolmossé. Wenn sie aber ihre Wollust befriedigt? Warten Sie, gleich werden Sie mir anderes sagen. Sie kennen die Wirkung dieses Vorspiels nicht. O Himmel, Sie tun mir weh, bestimmt. Ich werde dich rächen, Liebste, mit dieser Peitsche. Nur allzu gern. Allerdings werde ich Eugenie dann so stark peitschen, wie ich selbst gepeitscht werde. Schonen Sie die kleine Schelme nicht. Ich glaube, ich blute schon. Das Blut verschönt unsere Hintern, wenn es sie färbt. Nur Mut, mein Engel, Mut. Und denk daran, dass man immer nur durch Schmerzen zum Vergnügen gelangt. Nein, wirklich, ich kann nicht mehr. Oh, ihr Hexen, was für ein Vergnügen es euch machen wird, jetzt gleich zu ficken. Sie sind ein Ungeheuer. Ich gebe es zu. Aber Chevalier, los, sodomisiere sie endlich. In 3 Stößen ist es soweit. Himmel, ihrer ist größer als Dolmossés. Chevalier, Sie zerreißen mich. Jetzt ist er drin. Los, Madame, fahren Sie Ihrem Bruder in den Arsch. Augustins Schwanz ist längst bereit, in Sie einzudringen. Und ich versichere Ihnen, dass ich Ihren Ficker nicht schonen werde. Endlich, mir scheint, die Kette ist geschlossen. Seht doch die kleine Hure, wie sie zappelt. Kann ich was dazu? Ich sterbe vor Lust. Diese Auspeitschung, dieser riesige Schwanz und dieser liebenswerte Chevalier, der mich währenddessen noch wichst. Liebste, Liebste, ich kann nicht mehr. Bei Gott, ich tue es dir gleich. Ich spritze. Ein wenig Gemeinsamkeit, meine Freunde, wenn ihr mir nur 2 Minuten zugeständet. Zu spät, mein Samen fließt. Ich sterbe. Beim heiligen Namen Gottes, welche Lust. Ich folge, Freunde. Ich folge euch. Welch eine Szene. Nun, kleiner Engel, bist du bekehrt? Gibst du den Glauben auf, die Sodomie sei ein Verbrechen? Und wäre sie eins, was tut das schon? Haben Sie mir nicht die Nichtigkeit der Verbrechen bewiesen? Es gibt nun kaum mehr Handlungen, die in meinen Augen verbrecherisch sind. Nichts ist verbrecherisch, liebes Mädchen, was immer es auch sei. Und bringt die Tat uns einen Vorteil, ist sie per se kein Verbrechen mehr. Denn damit das, was dem einen nützt, während es dem anderen schadet, ein Verbrechen ist, müsste man beweisen können, dass das verletzte Wesen der Natur kostbarer ist als das, welches den Nutzen davon hat. Da aber vor den Augen der Natur alle Individuen gleich sind, ist eine solche Wertschätzung nicht vorgesehen. und die Tat, die dem einen nützt, indem sie dem anderen schadet, ist der Natur vollkommen gleichgültig. Wenn aber eine Handlung einer sehr großen Mehrheit von Individuen schadete und uns selbst nur eine sehr geringe Dosis Vergnügen einbrächte, wäre es dann nicht abscheulich, sich ihr trotzdem hinzugeben? Keineswegs. Der stärkste Schmerz der anderen ist für uns ganz und gar nichtig. Der leichteste Kitzel des Vergnügens aber, den wir selbst empfinden, berührt uns sehr. Daher sollten wir um jeden Preis jeden leichten Kitzel aus vollstem Herzen genießen, unbekümmert um selbst die ungeheuersten Schmerzen der anderen, die uns nicht betreffen. Doch wenn die Natur, wie Sie sagen, die Menschen alle isoliert und unabhängig voneinander zur Welt kommen lässt, so werden Sie mir doch zugeben müssen, dass gewisse Bande zwischen ihnen existieren. Etwa die des Bluts oder die der Liebe, der Freundschaft, der Dankbarkeit. Ich hoffe, Sie respektieren wenigstens diese? Nicht mehr als die anderen, Eugenie. Wollen Sie zum Beispiel sagen, mich zu verheiraten, sei es, um meine Rasse fortbestehen zu sehen, sei es, um mein Vermögen zu ordnen, schaffe unlösliche Bande zwischen mir und dem Objekt, mit dem ich mich zusammentue? Solange der Geschlechtsakt dauert, kann das zweifellos sein. Doch sobald ich befriedigt bin, was bleibt dann noch zwischen ihm und mir? Die Familienbande wiederum sind nur Früchte der Angst der Eltern, im Alter verlassen zu werden. Und die eigennützige Sorgfalt, mit der sie uns in unserer Kindheit umgeben soll, ihnen nur die gleiche Aufmerksamkeit in ihrem Greisenalter sichern. Lassen wir uns von all dem nicht irreführen. Wir verdanken unseren Eltern nichts, nicht das Geringste, Eugenie. Und da sie sehr viel weniger für uns als für sich gearbeitet haben, dürfen wir sie verachten und uns ihrer sogar entledigen, wenn ihr Verhalten uns erzürnt. Und die Bande der Liebe, Eugenie? Ich wünsche Ihnen, dass Sie sie niemals kennenlernen. Möge sich ein solches Gefühl nie Ihrem Herzen nahen. Was ist die Liebe denn schon? Bisweilen entflammt sie uns. Besitzen wir das schöne Objekt, dann sind wir zufrieden. Ist es uns nicht möglich, es zu bekommen, verzweifeln wir. Was aber ist die Basis dieses Gefühls? Die Begierde. Welches sind die Folgen dieses Gefühls? Der Wahnsinn. Halten wir uns also an den Antrieb und schützen wir uns vor den Auswirkungen. Unser Antrieb ist, das Objekt besitzen zu wollen. Nun bemühen wir uns darum, doch mit Klugheit. Genießen wir es, wenn wir es haben. Trösten wir uns im umgekehrten Fall. Tausend andere gleiche und oft viel bessere Objekte werden uns über den Verlust dieses einen hinwegtrösten. Alle Männer, alle Frauen gleichen einander. Es gibt keine Liebe, die vernünftiger Überlegung standhalten kann. Oh, welche Verblendung ist diese Trunkenheit, die die Wirkung der Vernunft in uns verschlingt und uns in einen Zustand versetzt, in dem wir nicht mehr sehen, nicht mehr existieren als durch das töricht angebetete Objekt. Heißt das denn Leben? Heißt es nicht vielmehr, sich freiwillig alle Annehmlichkeiten des Lebens zu entziehen? Heißt es nicht, in einem brennenden Fieber zu verharren, das uns verschlingt und uns verzehrt, ohne uns ein anderes Glück zu lassen als metaphysische Genüsse, die so sehr den Symptomen des Wahnsinns gleichen? Wenn wir es immer lieben sollten, jenes anbetungswürdige Objekt, wenn es sicher wäre, dass wir es nie verlassen sollten, so wäre das zweifellos auch eine Torheit, doch wenigstens eine entschuldbare. Aber kommt das denn vor? Gibt es viele Beispiele jener ewigen Liebesverhältnisse, die nie nachgelassen haben? Wenige Monate des Genusses, die das Objekt schon an seinen wahren Platz zurückversetzen, treiben uns wegen des Weihrauchs, den wir auf seinen Altären verbrannt haben, die Schamesröte ins Gesicht. Und häufig begreifen wir dann nicht einmal mehr, was uns einst derart hatte verführen können. O wollüstige Mädchen, gebt uns einfach nur eure Körper, so oft ihr könnt. Fickt, vergnügt euch, darauf kommt es an. Doch flieht mit Vorbedacht die Liebe. Man hat nichts Besseres als einen Körper, sagte der Naturforscher Buffon. Ich wiederhole, amüsiert euch, aber liebt niemals. Kümmert euch ebenso wenig darum, ob ihr geliebt werdet. nicht sich in Klagen, in Seufzern, in verstohlenen Blicken, in Liebesbriefen zu erschöpfen gilt es, sondern zu ficken, seine Partner zu vervielfachen, sie häufig zu wechseln, sich vor allem kräftig dagegen zu wehren, dass ein einziger euch mit Beschlag belegen will, denn das einzige Ziel dieser beständigen Liebe wäre, euch, indem er euch sich verbindet, zu hindern, euch einem anderen hinzugeben. Ein grausamer Egoismus, der euer Vergnügen bald vernichten würde. Die Frauen sind nicht für einen einzigen Mann gemacht. Für alle hat die Natur sie geschaffen. Für alle sind sie da. Meine teure Eugenie, Dormancy hat dir soeben mein Herz und das Herz aller Frauen erklärt. Der letzte Teil meiner Untersuchung befasst sich mit den Banden der Freundschaft und der Dankbarkeit. Respektieren wir meinetwegen die Ersteren, solange sie uns nützlich sind. Behalten wir unsere Freunde, solange sie uns dienen. Vergessen wir sie, sobald wir nichts mehr von ihnen haben. Nie anders als um seiner selbst willen soll man die Leute lieben. Sie um ihretwillen zu lieben, ist bloße Verblendung. Nichts ist so egoistisch wie die Natur. Seien wir es also auch. Was die Dankbarkeit betrifft, Eugenie, so ist sie zweifellos das Schwächste aller Bande. Geschieht es denn für uns, dass die Menschen uns verpflichten? Glauben wir nichts dergleichen. Sie tun es aus Prahlerei, aus Stolz. Ist es dann nicht erniedrigend, so zum Spielball der Eigenliebe der anderen zu werden? Nichts Lästigeres als eine erwiesene Wohltat. Kein Zwischending. Man kann sie nur erwidern oder durch sie erniedrigt werden. Die stolzen Seelen leiden unter dem Gewicht der Wohltat. Sie lastet mit solcher Gewalt auf ihnen, dass das einzige Gefühl, das sie hervorbringen, nur Hass gegen den vermeintlichen Wohltäter sein kann. Nun, Eugenie, glauben Sie noch an etwas Heiliges zwischen den Menschen? Fallen Ihnen noch irgendwelche Gründe ein, warum wir uns nicht stets den anderen vorziehen sollen? Wie könnte ich solch Lehren verwerfen wollen, wo sie doch alle in der Natur begründet sind? Warum nur sind die Gesetze dann aber trotzdem dagegen? Weil die Gesetze nicht für den Einzelnen gemacht sind, sondern für die Allgemeinheit, was sie in ständigen Widerspruch zum persönlichen Interesse setzt. Denn das persönliche Interesse steht immer im Gegensatz zum Interesse der Allgemeinheit. Die Gesetze, die gut für die Gesellschaft sind, sind zumeist äußerst schlecht für das Individuum. Denn auch wenn sie es bisweilen schützen, stören und fesseln sie es während zweier Drittel seines Lebens. Daher schirmt sich der Weise durch Vorsichtsmaßregeln gegen sie ab, durch Geheimnisse. Sollte also etwa die Idee irgendwelcher Verbrechen ihre Seele entzünden, Eugenie? Dieser Gedanke lebt bereits in meinem Herzen. So nenne sie uns doch deine Fantasie. Ein Opfer will ich. Und welchen Geschlechtes soll es sein? Meines eigenen. Nun, Madame, sind Sie zufrieden mit Ihrer Schülerin? Ein Opfer, Liebe, ein Opfer. O Götter, das wäre das Glück meines Lebens. Und was würdest du mit ihm tun? Alles, alles, alles, was es zum unglücklichsten aller Geschöpfe macht. Welch eine Vorstellungskraft. Eugenie, du bist entzückend. Lass dich küssen, tausend und abertausendmal. Sehen Sie, Madame, betrachten Sie dies lasterhafte Mädchen, wie es ihr vom Kopf her kommt, ohne dass man sie berührt. Ich muss ihr unbedingt noch einmal in den Arsch fahren. Und? Bekomme ich danach, was ich verlange? Ja, du Tollkopf, ja. Nun denn, mein Freund, da ist mein Arsch. Machen Sie damit, was Sie wollen. Warten Sie, diesen Akt will ich auf besonders wollüstige Weise arrangieren. Augustin, lege dich auf den Rand dieses Bettes. Eugenie soll sich in deine Arme legen. Während ich sie sodomisiere, wichse ich ihre Klitoris mit der prächtigen Schwanzspitze Augustins, der, um seinen Samen zu sparen, aufpassen soll, dass er sich nicht entlädt. Der teure Chevalier, der, ohne etwas zu sagen, ganz sachte wichst, während er uns zuhört, möge sich bitte auf Eugenies Schultern ausstrecken und meinen Küssen dabei seinen schönen Arsch darbieten. Ich will ihn von unten wichsen. Auf diese Weise werde ich, während ich mein Werkzeug in einem Arsch habe, mit jeder Hand einen Schwanz wichsen können. Und, Madame, nachdem ich Ihr Gatte war, will ich, dass Sie der meine werden. Nehmen Sie den riesigsten Ihrer Godemichés. Gut. Dieser hat, wie die Nummer besagt, 14 Zoll Länge und 10 Umfang. Binden Sie sich das um die Hüften, Madame, und versetzen Sie mir nun die schrecklichsten Stöße. Wirklich, Dormancier, Sie sind wahnsinnig. Ich werde Sie damit verstümmeln. Fürchten Sie nichts, stoßen Sie, dringen Sie ein, mein Engel. Ich fahre erst in den Arsch Ihrer lieben Eugenie, wenn Ihr riesiges Glied recht weit in meinem ist. Da, da, Donnerwetter! Du versetzt mich in die Wolken. Kein Erbarmen, meine Schöne. Ich erkläre dir, ich werde deinen Arsch ohne Vorbereitungen ficken. O Himmel, welch schöner Hintern! O mein Freund, du zerreißt mich. Bereite doch wenigstens den Weg ein wenig. Ich werde mich weiß Gott wohl hüten. Man verliert die Hälfte des Vergnügens mit diesen dummen Aufmerksamkeiten. Denke an unsere Prinzipien, Eugenie. Ich arbeite nur für mich. Einen Moment lang Opfer, schöner Engel, und doch gleich dann Rächerin. O Himmel, er dringt ein. Du bringst mich um. Himmel, Arsch und Zwirn, ich bin am Ziel. O, tu, was du willst, es ist soweit. Ich fühle nur noch Lust. Ich verliere den Kopf. Ach, Freund, ich kann nicht mehr. Habt Erbarmen, ich sterbe. Ich entlade mich. Himmel, ich bin außer mir. Nun, Chevalier, du bist noch gut in Fahrt. Entjungfern wir? Ja, zum Teufel. Er soll hinein. O Gott, nein. Ich will nicht, dass er das tut. Er wird mich umbringen. Das kann nicht anders sein. Schwester, Dolmancier, haltet jeder eins ihrer Beine. O Himmel, was für ein Unterfangen. Ja, ja, sie soll zerspalten sein, zerrissen. Sie muss dran glauben. Langsam. Nein. Ich will nicht. Ich schreie. Schrei so viel du willst, du Hexe. Er muss hinein. Und wenn du tausendmal verreckst. Welche Barbarei. Zum Teufel, wer ist schon zartfühlend mit einem steifen Schwanz? Haltet sie, es ist soweit. Heiliger Gott, Himmel, Arsch und Zwirn. Die Jungfernschaft, sie ist beim Teufel. Seht, wie sie blutet. So komm denn, Tiger. Komm, zerreiß mich, wenn du willst. Jetzt ist es mir gleich. Küss mich, Henker, küss mich, ich bete dich an. Wenn er erst einmal drin ist, sind alle Schmerzen vergessen. Unglücklich die jungen Mädchen, die sich durch einen solchen Ansturm abschrecken lassen. Welch große Lust lassen sie sich entgehen, um eines kleinen Schmerzes willen. Stoß, stoß, Chevalier, ich entlade mich. Benetze mit deinem Samen meine Wunden. Der Schmerz weicht der Wollust. Ich bin so weit. Ich vergehe. Nun, Geliebte, seid ihr zufrieden mit eurer Schülerin? Bin ich nun Hure genug? Ihr habt mich in einen Zustand versetzt, in eine Erregung. O ja, ich schwöre euch, ich ließe mich in dem Rausch, in dem ihr mich jetzt seht, wenn es sein müsste, mitten auf der Straße ficken. Als ich heute Morgen aufbrach, habe ich am Palais de Légalité eine Broschüre gekauft. Sie ist gerade erst aus der Druckerei gekommen. Lassen Sie sehen. Franzosen, noch eine kleine Anstrengung, wenn ihr Republikaner sein wollt. Welch merkwürdiger Titel. Chevalier, du hast eine schöne Stimme. Lies uns das vor. Augustin, das ist nichts für dich. Geh hinaus. Doch entferne dich nicht. Wir schellen, wenn du wieder erscheinen sollst. Franzosen, noch eine kleine Anstrengung, wenn ihr Republikaner sein wollt. Ich will euch große Ideen anbieten. Man wird sie anhören, man wird sie durchdenken. Wenn auch nicht alle Gefallen finden, so werden doch einige bleiben. Ich werde zum Fortschreiten der Aufklärung beigetragen haben und ich werde zufrieden sein. Ich verhehle es aber nicht, dass ich voll Schmerz die Trägheit sehe, mit der wir ans Ziel zu gelangen suchen. Mit Besorgnis fühle ich, dass wir nahe daran sind, es ein weiteres Mal zu verfehlen. Glaubt jemand, dass dieses Ziel erreicht ist, wenn man uns Gesetze gegeben hat? Das soll man sich nur ja nicht einbilden. In einem Zeitalter, in dem wir überzeugt davon sind, dass die Religion auf die Moral gestützt werden muss und nicht die Moral auf die Religion, braucht es eine Religion, die auf die Sitten zielt, die so etwas ist wie deren Entwicklung, deren notwendige Folge und die die Seele, indem sie sie erhebt, stets auf der Höhe jener kostbaren Freiheit hält, aus der sie heute ihr einziges Idol macht. Ist es aber denkbar, dass die Religion eines Sklaven des Titus, eines schäbigen Histrionen aus Judäa, einer freien und kriegerischen Nation genügen kann, die sich soeben regeneriert? Nein, meine Landsleute, nein, das kann sie nicht. Denn vergrübe sich der Franzose zu seinem Unglück noch einmal in die Finsternisse des Christentums, so würden ihn auf der einen Seite der Hochmut, die Tyrannei, der Despotismus der Priester und die immer wieder auflebenden Laster dieser unreinen Horde und auf der anderen Seite die Nichtswürdigkeit, die engen Gesichtspunkte, die Plattheit der Dogmen und Mysterien dieser elenden und fabulösen Religion alsbald erneut unter das soeben aus eigener Kraft zerbrochene Joch zwingen, indem sie den Stolz der republikanischen Seele entschärften. Wir aber wollen von nun an von jenem märchenhaften Schöpfer eines sich selbst bewegenden Universums nichts mehr wissen. Wir wollen keinen Gott mehr, der, obwohl allmächtig, nie das tut, was er doch eigentlich zu tun gedenkt. Ein Wesen, das unablässig nur Unglückliche erschafft. Ein Wesen, das allen Zwang und Ordnung auferlegt, unter dessen Herrschaft aber alles nur umso schlimmer in Unordnung ist. Nein, wir wollen keinen Gott mehr, der die Natur behindert, der Vater der Verwirrung ist. Ein solcher Gott lässt uns vor Empörung schaudern. Wie nur, so werdet ihr fragen, hat man vernünftige Wesen überreden können, dass das Unergründlichste aller Dinge für sie mit eins das Wesentlichste war? Es geschah, indem man sie einschüchterte. Und wer Angst hat, hört auf zu überlegen. Ja, man empfahl ihnen geradezu, sich vor der Vernunft zu hüten. Wessen Hirn aber getrübt ist, glaubt alles und prüft nichts. Ja, Franzosen, vergesst das nie. Angst und Unwissenheit sind die beiden Grundpfeiler aller Religionen. Man studiere daher aufmerksam die absurden Dogmen, die schrecklichen Mysterien, die ungeheuerlichen Zeremonien, die unmögliche Moral dieser abscheulichen Religion. Man wird dann schnell einsehen, dass sie einer Republik wie der unseren nicht würdig ist. Ja, Bürger, die Religion passt nicht in das System der Freiheit. Ihr habt es gespürt. Nie wird sich der freie Mensch vor den Göttern des Christentums beugen. Nie werden seine Dogmen, nie seine Riten, seine Mysterien und seine Moral einem Republikaner angemessen sein. Und lasst uns auch nie aus dem Auge verlieren, dass diese puerile Religion immer eine der besten Waffen in den Händen unserer Tyrannen war. O ihr, die ihr die Axt in Händen habt, die Zeit ist gekommen. Versetzt dem Baum des Aberglaubens den letzten Schlag. Begnügt euch nicht damit, seine Zweige zu lichten. Entwurzelt diese Pflanze. Ganz und gar. Vernichtet für immer all das, was eines Tages euer Werk wieder zerstören könnte. Denn seht, Schon schwinden unsere Vorurteile. Schon schwört das Volk den katholischen Hirngespinsten ab. Die Tempel hat es bereits abgeschafft. Die zerbrochenen Beichtstühle haben längst sinnvollere Verwendung in öffentlichen Räumen gefunden. Ja, die einstigen Gläubigen entlaufen dem apostolischen Mahl und überlassen die Götter aus Mehl den Mäusen. Franzosen, haltet trotzdem nicht inne. Ganz Europa, eine Hand schon an der Binde, die seine Augen blendet, erwartet von euch diese Anstrengung. Reißt sie ihr gänzlich von der Stirne. Franzosen, ich kann es nicht oft genug wiederholen. Europa erwartet von euch, dass ihr es von Zepter und Weihrauch befreit. Und bedenkt stets dabei, dass ihr es von der königlichen Tyrannei nicht erlösen könnt, ohne gleichzeitig die Fesseln des religiösen Aberglaubens zu zerbrechen. Die Bindungen des einen an das andere sind viel zu eng, als dass ihr nicht, ließet ihr nur eines von beiden überleben, alsbald wieder unter die Herrschaft dessen zurückfielet, das zu zerstören ihr versäumtet. Weder vor einem imaginären Wesen noch vor einem gemeinen Betrüger soll ein Republikaner in Zukunft noch niederknien. Seine einzigen Götter fortan sollen der Mut und die Freiheit sein. Nun denn, Franzosen, noch eine kleine Anstrengung. Ihr habt euch so bemüht, alle Vorurteile zu zerstören, so lasst denn jetzt nur ja keines überleben. Nur eines einzigen nämlich bedarf es, sie alle wieder zurückzubringen. Franzosen, eure Aufklärung ist zu weit fortgeschritten, als dass ihr nicht spürtet, dass eine neue Regierungsform neue Sitten notwendig macht. Es ist unmöglich, dass der Bürger eines freien Staates sich wie der Sklave eines despotischen Königs verhält. Wenn ihr Gewissens- oder Pressefreiheit gewährt, bedenkt, meine Mitbürger, dass ihr von geringen Einschränkungen abgesehen auch die Freiheit des Handelns gewähren müsst. Und dass, mit Ausnahme direkter Verstöße gegen die Grundlagen der Regierungsform, eine geringe, nicht mehr vorstellbare Anzahl von Verbrechen zu strafen bleibt. Zu allen Zeiten hat man die Pflichten des Menschen unter den folgenden drei Aspekten betrachtet. Erstens, die, die ihm sein Gewissen und seine Leichtgläubigkeit gegenüber dem höchsten Wesen auferlegen. Zweitens, die, die er seinesgleichen gegenüber zu erfüllen hat. Drittens, die schließlich, die sich nur auf ihn selbst beziehen. Die Gewissheit, dass sich kein Gott um uns kümmert und dass wir, wie auch die Tiere und die Pflanzen, von der Natur hervorgebrachte Wesen sind, denen es unmöglich ist, nicht da zu sein. Diese Gewissheiten machen doch den ganzen ersten Teil dieser Pflichten auf einen Schlag zunichte. Also jene, die wir fälschlicherweise einer Gottheit zu schulden glauben. Mit ihnen verschwinden alle religiösen Delikte. All jene, die unter den vagen und ungeklärten Begriffen Gottlosigkeit, Sakrileg, Blasphemie, Atheismus und so weiter bekannt sind. Kommen wir denn auch gleich zu den Pflichten des Menschen gegenüber seinesgleichen. Die christliche Moral, diese absurde Moral, sagt uns, wir sollten unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Wäre es möglich, dass das Falsche irgendwann die Merkmale des Schönen trüge, dann ja, dann wäre das geradezu großartig, seine Nächsten zu lieben wie sich selbst. Das läuft nun wirklich allen Gesetzen der Natur zuwider. Es kann allerhöchstens die Rede davon sein, unseresgleichen zu lieben wie Brüder oder wie Freunde. Menschlichkeit, Brüderlichkeit und Wohltätigkeit sollen uns deshalb unsere gegenseitigen Verpflichtungen vorschreiben. Aber man wird mir zugeben, es wäre eine Absurdität, würde man Gesetze von allgemeiner Geltung erlassen. Ein solches Vorgehen wäre so lächerlich wie dasjenige eines Generals, der befehlen würde, alle seine Soldaten in ein Gewand von gleicher Größe zu kleiden. Es ist eine furchtbare Ungerechtigkeit zu verlangen, dass Menschen von ungleichem Charakter sich unter das gleiche Gesetz beugen sollen. Denn was dem einen passt, passt dem anderen ganz und gar nicht. Auch wenn mir natürlich klar ist, dass man nicht so viele Gesetze erlassen kann, wie es Menschen gibt, doch die Gesetze könnten so milde sein, so wenig zahlreich, dass alle Menschen, gleich welchen Charakters, sich danach richten können. Es ist erwiesen, dass gewisse Menschen diese oder jene Tugend nicht üben können, wie ja auch dies oder jenes Heilmittel für gewisse Temperamente unzuträglich ist. Welch ein Gipfel der Ungerechtigkeit aber wäre nun erreicht, wenn man einen mit dem Gesetz schlüge, der sich dem Gesetz gar nicht beugen kann? Wäre dieses Unrecht nicht dem vergleichbar, das ihr beginget, einen Blinden zur Unterscheidung der Farben zwingen zu wollen? Aus all dem folgt die Notwendigkeit, milde Gesetze zu erlassen und vor allem aber für immer die Abscheulichkeit der Todesstrafe abzuschaffen. Nicht, dass es nicht eine unendliche Zahl von Fällen gäbe, wie ich gleich noch zeigen werde, in denen die Menschen von ihrer gemeinsamen Mutter, der Natur, die uneingeschränkte Freiheit erhalten haben, auch das werde ich gleich beweisen, einander nach dem Leben zu trachten. Das Gesetz aber sollte unter keinen Umständen ein solches Privileg zugestanden bekommen, weil das Gesetz nämlich seinem Wesen nach kalt, keinerlei Zugang zu den Leidenschaften hat, die im Menschen die grausame Handlung des Tötens rechtfertigen mögen. Der Mensch erhält von der Natur die Impulse, die diese seine Handlung verzeihlich machen können. Das Gesetz hingegen steht im Gegensatz zur Natur. Und genau deshalb darf es nicht ermächtigt werden, sich dieselben Verirrungen zu leisten. Da es nicht dieselben Motive haben kann, darf es unmöglich die gleichen Rechte erhalten. Kommen wir nun zu einigen Missetaten, die wir an unseren Brüdern begehen. Zum Beispiel Verleumdung, Diebstahl, durch Unzucht verursachte Delikte und Mord. Es sind alle diese Handlungen, die unter monarchistischer Herrschaft als schwerwiegend angesehen werden, auch in einem republikanischen Staat gravierend? Dies lassen Sie uns im Lichte der Philosophie analysieren. Ich gestehe mit äußerster Offenheit, dass ich nie geglaubt habe, dass die Verleumdung ein Übel sei. Zumal unter einer Regierung wie der unseren, wo alle Menschen enger aneinander gebunden und einander näher stehend, ein größeres Interesse daran haben, sich gut zu kennen. Entweder trifft die Verleumdung einen wirklich verderbten Menschen, oder sie ereilt ein tugendhaftes Wesen. Im ersten Falle ist es nahezu gleichgültig, ob man über jemanden, der seiner vielen Übeltaten wegen bekannt ist, noch ein wenig mehr Böses sagt. Wenn die Verleumdung aber einen tugendhaften Menschen trifft, soll er sich darüber nicht aufregen. Er möge sich zeigen, und alles Gift des Verleumders wird alsbald auf diesen zurückfallen. Für solche Leute ist die Verleumdung reinigende Prüfung, aus der ihre Tugend nur umso strahlender hervorgeht. Im ersten Fall erzielt der Verleumder vielleicht sogar eine nützliche Wirkung, indem er die Laster des gefährlichen Mannes größer machte. Im zweiten zwingt er die Tugend, sich uns ganz zu offenbaren. Und der Diebstahl? Wenn wir die Antike durchforschen, sehen wir den Diebstahl in allen Republiken Griechenlands erlaubt und belohnt. Sparta oder Lakedaimon förderten ihn offen. Einige andere Völker haben ihn als Kriegertugend betrachtet. Denn es ist sicher, dass er Mut, Kraft, Geschicklichkeit wachhält. Ich wage, unvoreingenommen zu fragen, ob der Diebstahl, der ja einen Ausgleich der Reichtümer bewirkt, in einer Regierungsform, deren Ziel die Gleichheit ist, ein großes Übel wäre. Nein, gewiss nicht. Denn einerseits ermöglicht er so etwas wie Gleichheit und andererseits schärft er das Bewusstsein für die Erhaltung des Besitzes. Es gab ein Volk, welches nicht etwa den Dieb, sondern den Bestohlenen bestrafte, um ihn zur Sorge um sein Eigentum zu erziehen. Gott weiß, dass mir nichts daran liegt, den Eid des Respektes vor dem Eigentum anzugreifen oder zerstören zu wollen, den die Nation kürzlich geleistet hat. Doch gestatte man mir ein paar Gedanken über die Ungerechtigkeit dieses Eides? Welches ist der Geist des von allen Individuen einer Nation geleisteten Eides? Ist es nicht der, eine vollkommene Gleichheit aller zu gewährleisten, sie alle gleichermaßen dem Gesetz zum Schutze des Besitzes aller zu unterwerfen? Nun frage ich euch aber, wie kann ein Gesetz gerecht sein, das dem Habenichts gebietet, den zu respektieren, der alles hat? Aus welcher Logik heraus soll man den Habenichts an ein solches Gesetz ketten, das nur den schützt, der besitzt? Und welches Interesse sollte er an solch einem Eid wohl haben? Ich spare mir weitere Worte zur Weckung der Einsicht, dass es eine abscheuliche Grausamkeit ist, Diebe zu bestrafen. Nehmt das vernünftige Gesetz jenes von mir erwähnten Volkes zum Vorbild. Bestraft den Mann, der nachlässig genug ist, sich bestehlen zu lassen. Doch sprecht keinerlei Strafe gegen den Dieb aus. Bedenkt, dass er, als er sie vollbrachte, nichts tat, als dem ersten und vernünftigsten aller Triebe nachzugehen, dem der Erhaltung seiner eigenen Existenz, auf wessen Kosten es auch immer geschehe. Lasst uns nun solche Vergehen untersuchen, die einen die Zügellosigkeit begehen lässt. Schamlosigkeit, Prostitution, Ehebruch, Inzest, Vergewaltigung, Sodomie und derlei mehr. Wenn es in der Absicht der Natur gelegen hätte, den Menschen schamhaft zu machen, so hätte sie ihn gewiss nicht nackt zur Welt kommen lassen. Eine Unzahl von Völkern, von der Zivilisation weniger verdorben als wir, geht nackt einher und schämt sich deshalb absolut nicht. Die Verwendung von Kleidern hat denn auch ihren einzigen Grund in den Unbilden der Witterung und in der Koketterie der Frauen. Sie begriffen schnell, dass sich die Wirkung der Begierde allzu bald verliert, wenn man ihr zu sehr entgegenkommt, statt sie zu wecken. Auch ließen sich Fehler viel besser kaschieren, wenn man sie unter Zierat verbarg. So ist die Schamhaftigkeit, weit davon entfernt, eine Tugend zu sein, nichts anderes als eine der ersten Auswirkungen des Verfalls. Lykurg und Solon, tief davon überzeugt, dass die Folgen der Schamlosigkeit den Bürger in dem unmoralischen Zustand erhalten, der für die Gesetze einer republikanischen Regierung wesentlich ist, zwangen die jungen Mädchen, sich nackt im Theater zu zeigen. Rom eiferte bald diesem Vorbild nach. Man tanzte nackt beim Feste der Flora. Der größte Teil der heidnischen Mysterien wurde nackt begangen. Nacktheit galt bei einigen Völkern sogar als Tugend. Jetzt, da wir uns dieser Sichtweise wieder zugewandt haben, nachdem wir die Menge der religiösen Irrtümer aufgegeben haben, die uns gefangen hielten, und da wir der Natur wieder näher stehen, lasst uns nur auf ihre Stimme hören. Denn in unserer neuen Gesellschaft soll es künftig nicht mehr darum gehen, unsere Neigungen zu ersticken, sondern vielmehr darum, die Mittel für ihre ungestörte Befriedigung zu schaffen. Ja, wir müssen dafür sorgen, dass der Bürger, den das Bedürfnis zu den Gegenständen der Wollust treibt, sich all dem hingeben kann, was seine Leidenschaften ihm vorschreiben. Und es gibt keine Leidenschaft im Menschen, die mehr der vollen Entfaltung der Freiheit bedarf als diese. Mehrere gesunde, weiträumige, zweckmäßig möblierte und in jeder Weise sichere Einrichtungen sollen in den Städten erbaut werden. Dort werden alle Geschlechter, alle Altersstufen, alle Geschöpfe den Launen der Libertins, die dort ihren Genuss suchen, ausgeliefert. Die völlige Unterordnung der angebotenen Individuen wird zur Regel erhoben. Die geringfügigste Weigerung wird sofort nach freiem Belieben dessen bestraft, dem sie widerfahren ist. Wenn, wie ich soeben gesagt habe, keine Leidenschaft der vollen Entfaltung der Freiheit mehr bedarf als diese, so ist auch keine so tyrannisch. Hier liebt der Mensch das Befehlen, dass man ihm gehorcht, dass ihn Sklaven umgeben, die gezwungen sind, ihn zu befriedigen. Nun wird der Mensch aber, wenn ihr ihm das geheime Mittel verweigert, den von der Natur in die Tiefe seines Herzens gelegten Despotismus auszuleben, aber gerade dazu gezwungen, dies an den Wesen seiner Umgebung auszuleben und wird so den Staat stören. Diese Gefahr aber ist leicht abzuwenden. Gestattet ihm einfach, den tyrannischen Begierden, die ihn gegen seinen Willen unaufhörlich quälen, freien Lauf zu lassen. Ermöglicht sie ihm. Und alles wird sich zum Besten wenden. Ich gehe noch weiter. Und so sehr auch meine Ideen im Widerspruch zu unseren augenblicklichen Sitten stehen, werde ich versuchen, euch davon zu überzeugen, dass die Prostitution der sogenannten anständigen Frauen keineswegs gefährlicher ist als die der Männer, dass wir sie also nicht zu den Ausschweifungen rechnen müssen und dass wir auch für sie Häuser errichten müssen, in denen sie ihre Launen und die Bedürfnisse ihres Temperaments, das weit leidenschaftlicher ist als das unsere, ebenso mit allen Geschlechtern befriedigen können. Mit welchem Recht sollten die Frauen ausgerechnet davon ausgenommen werden? Und mit welchem Recht verlangt man von ihnen, sich einer absolut unnützen Enthaltsamkeit zu unterziehen? Es ist unbestreitbar, dass die Frauen im Naturzustande vulgi vag geboren werden, das heißt, dass sie die Vorteile der übrigen weiblichen Tiere genießen und wie diese ausnahmslos allen männlichen Tieren gehören. Und da nie ein Akt des Besitzens an einem freien Wesen vollzogen werden sollte, ist es falsch, eine Frau ausschließlich besitzen zu wollen. Ebenso falsch wie der Besitz von Sklaven. Alle Menschen sind frei geboren und alle sind gleich in ihren Rechten. Nie wollen wir diese Grundsätze außer Acht lassen. Es kann demnach auch nie einem Geschlecht ein legitimes Recht zuerkannt werden, sich des anderen ausschließlich zu bemächtigen. Und nie sollte eins der Geschlechter oder eine dieser Klassen die andere nach Gutdünken besitzen. Der Akt des Besitzens kann nur an einem Gebäude oder an einem Tier vollzogen werden, niemals aber an einem Individuum, das uns ähnlich ist. Alle Fesseln, die eine Frau an einen Mann binden können, sind, wie immer ihr sie euch denken mögt, ebenso ungerecht wie trügerisch. Man wende hier nicht ein, ich widerspräche mir, wenn ich einerseits behaupte, wir hätten kein Recht, eine Frau an uns zu fesseln, aber andererseits sage, wir hätten ein Recht, sie zu zwingen, uns zu willen zu sein. Dieser Widerspruch lässt sich leicht auflösen, denn es handelt sich hier nur um den Genuss und nicht um den Besitz. Ich habe kein Anrecht auf Eigentum an einem Brunnen, dem ich unterwegs begegne, aber ich habe das gesicherte Recht, ihn zu genießen. Ich habe das Recht, mich am klaren Wasser gütlich zu tun, das er meinem Durst darbietet. Aber ich habe keinerlei Recht auf den Besitz an dieser oder jenen Frau. Allerdings ein unbestreitbares Recht darauf, sie zu genießen. Und ich habe das Recht, diesen Genuss zu erzwingen, wenn sie ihn mir, aus welchem Grunde auch immer, verweigert. Umsonst mag die Frau ihre Zuneigung zu anderen Männern ins Feld führen. Diese fantastischen Einwände sind nichtig. Die Liebe, die man Wahnsinn der Seele nennen kann, legitimiert keineswegs ein Recht auf Widerstand. Da sie nur zwei Individuen, das liebende und das geliebte Wesen, befriedigt, entzieht sie sich dem Glück der anderen. Das aber kann nicht geduldet werden. Alle Männer haben ein gleiches Recht auf den Genuss aller Frauen. Man braucht hier nur noch Altersgrenzen festzusetzen. Ich meine nun aber, dass man dies nicht kann, ohne die Freiheit dessen einzuschränken, der ein Mädchen dieses oder jenes Alters genießen möchte. Wenn es aber frei steht, die Früchte eines Baumes zu essen, dann steht es natürlich auch frei, sie grün oder reif zu pflücken, wie es der Geschmack einem eben eingibt. Man wird einwenden, es gebe ein Alter, in dem die Handlungen des Mannes der Gesundheit des Mädchens deutlich schaden. Diese Erwägung ist völlig wertlos. Sobald man mir das Eigentumsrecht am Genuss zugesteht, ist dieses Recht von den Auswirkungen des Genusses ganz und gar unabhängig. Von diesem Augenblick an ist es belanglos, ob der Akt dem Objekt, das ich unterwerfen muss, nützt oder schadet. Jene Frauen aber, die wir gerade so grausam versklavt haben, müssen unleugbar entschädigt werden. Wenn nämlich alle Frauen unseren Begierden unterworfen werden können, müssen wir ihnen genauso gestatten, ihre eigenen weidlich zu befriedigen. Dabei müssen unsere Gesetze ihr feurigeres Temperament berücksichtigen. Und da die Frauen von der Natur viel ungestümere Neigungen zu den Freuden der Wollust empfangen haben als wir, sollten sie ihnen frönen können, so viel sie wollen. Absolut ungebunden durch jegliche Ehebande und falsche Vorurteile der Schamhaftigkeit. Ich will, dass die Gesetze ihnen erlauben, sich so viel Männern hinzugeben, wie ihnen beliebt. Ich will, dass ihnen genau wie den Männern der Geschlechtsgenuss mit allen Geschlechtern und allen ihren Körperteilen erlaubt werde. Und unter der besonderen Bedingung, dass sie sich selbst allen hingeben, die dies begehren, müssen sie die Freiheit erhalten, all jene zu genießen, die sie für würdig befinden, sie zu befriedigen. Reizendes Geschlecht. Du wirst frei sein. Du wirst wie die Männer von allen Freuden kosten, aus denen die Natur dir eine Verpflichtung gemacht hat. Du wirst keiner einzigen gegenüber zögern. Soll der himmlischste Teil des Menschengeschlechtes denn von anderen in Fesseln geschlagen werden? O, zerbrecht sie! Die Natur gebietet es. Achtet keine anderen Gesetze mehr als die eurer Neigungen, keine andere Moral als die der Natur. Schmachtet nicht länger in den barbarischen Vorurteilen, die eure Reize verdorren ließen und die göttlichen Impulse eures Herzens gefangen hielten. Ihr seid frei, wie wir. Und der Weg zu den Schlachten der Venus steht euch offen, wie uns. Fürchtet keine absurden Vorhaltungen mehr. Schulmeisterei und Aberglaube sind zu Schanden. Man wird euch nicht mehr über eure reizenden Ausschweifungen erröten sehen. Mit Myrten und Rosen begrenzt, werdet ihr unsere Achtung nur noch im Verhältnis dazu erringen, wie weit ihr sie zu treiben gewagt habt. Ist der Inzest gefährlich? Zweifellos nicht. Die frühesten Institutionen förderten den Inzest. Man findet ihn am Ursprung der Gesellschaften. Er wird in allen Religionen heilig gehalten. Alle Gesetze haben ihn begünstigt. Wenn wir das Universum durchforschen, finden wir den Inzest überall verwirklicht. Kurz, ich wage zu behaupten, dass der Inzest das Gesetz einer jeden auf Brüderlichkeit sich stützenden Staatsform sein müsste. Doch die Sodomie, dieses angebliche Verbrechen, das das Feuer des Himmels auf die Städte herniederzog, die sich ihm hingegeben hatten, ist sie nicht eine grauenhafte Verirrung, deren Strafe nicht hart genug sein kann? Es ist uns gewiss schmerzlich, unseren Vorfahren die Justizmorde vorhalten zu müssen, die sie sich hier zu gestatten wagten. Kann jemand so barbarisch sein, es zu wagen, ein unglückliches Wesen zum Tode zu verurteilen, dessen ganzes Verbrechen darin besteht, dass es nicht die gleichen Neigungen hat wie man selbst? Man erschaudert bei dem Gedanken, dass vor noch nicht 40 Jahren der Unverstand der Gesetzgeber auf diesem Stande war. Tröstet euch, Bürger. Solche Absurditäten werden nicht mehr vorkommen. Ist es denn ein Verbrechen, diese oder jene Stelle des Körpers zum Zwecke der Wollust zu benutzen, sein Glied in diesen oder jenen Körperteil einzuführen? Es sei denn, man wollte behaupten, nicht alle Körperteile seien gleich, es gäbe reine und unreine. Ein solcher Unsinn ist nicht haltbar. Kurz gesagt, gibt es in all diesen Manien keinerlei Art von Gefahr. Selbst wenn sie noch weiter reichten und so weit gingen und die Liebkosung von Ungeheuern und Tieren einschlösse, wie uns das Beispiel mehrerer Völker lehrt, so brächten all diese Albernheiten doch nicht den geringsten Nachteil, weil die für die Regierung oft sehr nützliche Verderbtheit der Sitten ihr in keinster Weise schaden würde. Unwiderleglich ist der Mord von allen Kränkungen, die der Mensch seinesgleichen zuzufügen vermag, die grausamste, da sie ihm das einzige Gut raubt, das er von der Natur erhalten hat und das einzige, dessen Verlust irreparabel ist. Ist Mord in den Augen der Natur ein Verbrechen? Das ist die erste Frage, die ich stelle. Wir werden hier gewiss den Stolz des Menschen kränken, indem wir ihn auf eine Stufe mit allen anderen Hervorbringungen der Natur herabsetzen. Doch der Philosoph schmeichelt nicht den kleinen Eitelkeiten des Menschen. Immer darauf brennend, die Wahrheit zu verfolgen, spürt er sie inmitten der törichten Vorurteile der Eigenliebe auf, holt sie ein, entwickelt sie und weist sie mutig dem erstaunten Erdkreis vor. Was ist der Mensch? Und welchen Unterschied gibt es zwischen ihm und den Pflanzen, zwischen ihm und den anderen Lebewesen der Natur? Zweifellos keinen. Wie sie von ungefähr auf diesen Erdball versetzt, er wie sie geboren. Wie sie pflanzt er sich fort, wächst und verfällt er. Er gelangt wie sie ins Alter und verfällt wie sie ins Nichts. Nach der Zeitspanne, die die Natur jeder Tierart nach Maßgabe des Aufbaus ihrer Organe zuweist. Wenn die Ähnlichkeiten so genau sind, dass das forschende Auge des Philosophen absolut keine Unterschiede mehr wahrzunehmen vermag, so liegt in der Tötung eines Tiers ein ebenso großes Übel wie in der eines Menschen oder ein ebenso geringes, in einem wie im anderen. Lassen wir wenigstens einen Augenblick lang unsere Seele von der heiligen Fackel der Philosophie erleuchten. Welche andere Stimme als die der Natur gibt uns persönliche Hassgefühle ein, Rachegelüste, Kriege, kurz alle Motive ewigen Mordens? Doch wenn sie sie uns eingibt, so braucht sie sie auch. Wie sollen wir uns also ihr gegenüber für schuldig halten, wenn wir doch nichts tun, als ihre Ziele zu verfolgen? Ist denn der Mord in der Politik ein Verbrechen? Wir wollen uns gleich eingestehen, dass er ganz im Gegenteil eins der größten politischen Hilfsmittel ist. Welche menschliche Wissenschaft braucht die Unterstützung durch Mord mehr als die, die nur darauf gerichtet ist, die Menschen zu täuschen, die nur das Ziel der Vergrößerung einer Nation auf Kosten einer anderen kennt? Und sind nicht die Kriege die einzige Frucht dieser barbarischen Politik? Und was ist der Krieg, wenn nicht die Kunst der Zerstörung? Seltsame Verblendung des Menschen, der offen die Kunst des Tötens lehrt, der den belohnt, der in ihr das meiste leistet, und den bestraft, der sich aus einem persönlichen Grund seines Feindes entledigt hat. Ist es nicht an der Zeit, derartig barbarische Irrtümer aufzugeben? Wie muss der Mord in einem kriegerischen und republikanischen Staate beurteilt werden? Es ist gewiss höchst gefährlich, diese Tat entweder herabzuwürdigen oder zu bestrafen. Das Selbstgefühl des Republikaners verlangt eine gewisse Wildheit. Wenn er verweichlicht, wenn seine Energie erlahmt, wird er alsbald versklavt. Welches Volk war größer und zugleich grausamer als die Römer? Und welche Nation bewahrte länger ihren Ruhm und ihre Freiheit? Das Schauspiel der Gladiatoren förderte ihren Mut. Sie wurde kriegerisch dadurch, dass sie den Mord als Spiel betrieb. 1200 bis 1500 Opfer füllten täglich die Zirkusarena, und dort verlangten die Frauen, grausamer als die Männer, dass die Sterbenden mit Grazie niederfielen und sich noch in den Konvulsionen des Todes auszeichneten. Von da gingen die Römer zu dem Vergnügen über, sich Zwerge anzusehen, die einander vor ihren Augen umbrachten. Als der christliche Glaube dann aber die Welt zu vergiften begann und die Menschen überzeugte, es sei schlecht, sich totzuschlagen, legten dies stolze Römervolk alsbald Tyrannen in Ketten. Und die Helden der Welt wurden zu ihrem Spielzeug. Es ist Zeit, zusammenzufassen. Soll Mord durch Mord geahndet werden? Zweifellos nicht. Wir sollten dem Mörder nie eine andere Strafe zumessen als die, die er in Gestalt der Rache von Freunden oder Familienangehörigen des von ihm Getöteten zu erwarten haben mag. Ich gewähre euch eure Gnade, sagte Ludwig der 15. zu Charolais, der zu seiner Zerstreuung einen Mann getötet hatte. Aber ich gewähre sie auch dem, der euch tötet. Kurz gesagt ist der Mord eine Abscheulichkeit, doch eine oft unumgängliche Abscheulichkeit, niemals eine verbrecherische, eine, die in einem republikanischen Staat unbedingt geduldet werden muss. Es bleibt uns noch von den Pflichten des Menschen, gegen sich selbst zu handeln. Das einzige Delikt, das der Mensch auf diesem Gebiet begehen kann, ist der Selbstmord. Fast alle früheren Regierungen erlaubten ihn, sowohl aus politischen wie aus religiösen Grundsätzen. Alle Republiken Griechenlands duldeten ihn. Man tötete sich in aller Öffentlichkeit und machte aus seinem Tod ein festliches Schauspiel. Und als Rom von den Galliern eingenommen wurde, gaben sich die hervorragendsten Senatoren den Tod. Indem wir diesen Geist wieder aufnehmen, machen wir uns die gleichen Tugenden zu eigen. Indem ich hier, wie ich es getan habe, die Nichtigkeit und Gleichgültigkeit einer Unzahl von Handlungen darlegte, die unsere Vorfahren von einer falschen Religion verführt, als verbrecherisch betrachteten, reduziere ich unsere Aufgabe auf ein geringes. Erlassen wir nur wenige, aber gute Gesetze. Es geht nicht darum, die Schranken zu vermehren. Ansonsten bewacht eure Grenzen und bleibt im Lande. Belebt euren Handel, verschafft euren Manufakturen neue Energie und neue Märkte. Führt eure Künste zu neuer Blüte. Fördert die Landwirtschaft, die in einem Staat wie dem euren so wesentlich ist und deren Geist sein müsste, alle versorgen zu können, ohne von irgendjemand abhängig zu sein. Lasst die Throne Europas von selbst zusammenbrechen. Euer Beispiel und Wohlergehen wird sie bald umstoßen, ohne dass ihr euch einzumischen braucht. Das nenne ich eine kluge Schrift. Und sie entspricht so sehr ihren Prinzipien, jedenfalls in vielen Dingen, dass ich versucht bin, sie für den Autor zu halten. Gewiss entspricht ein Teil dieser Überlegungen meinen eigenen Gedanken. Auch ich glaube, dass es in der Welt nichts Gefährlicheres als das Mitleid und die Wohltätigkeit gibt. Nie ist die Güte etwas anderes als Schwäche. Aber wir gehen zu weit, Eugenie. Fassen wir zu Ihrer Belehrung den einzigen Rat zusammen, der sich aus allem Gesagten ableiten lässt. Hören Sie nie auf Ihr Herz, mein Kind. Es ist der falscheste Führer, den wir von der Natur empfangen haben. Verschließen Sie es sorgfältig vor den trügerischen Tönen des Unglücks. Das Herz täuscht, weil es immer nur der Ausdruck der Fehlberechnungen des Geistes ist. Bringen Sie diesen zur Reife. Immer verwirren uns falsche Definitionen, wenn wir überlegen wollen. Was also ist das Herz? Ich nenne so nur die Schwächen des Geistes. Eine einzige Fackel leuchtet in mir. Wenn ich gesund und sicher bin, verirre ich mich nie. Bin ich alt, hypochondrisch oder kleinmütig, täuscht sie mich. Dann nenne ich mich sensibel, während ich im Grunde nur schwach und furchtsam bin. Noch einmal, Eugenie. Lassen Sie sich durch diese perfide Sensibilität nicht irreführen. Sie ist, dessen dürfen Sie sicher sein, nichts als die Schwäche der Seele. Man weint nur, weil man sich fürchtet. Und aus diesem Grunde sind die Könige Tyrannen. Öffnen Sie nie Ihr Herz jenen imaginären Leiden des Unglücks, die, da sie nicht Ihre eigenen sind, Sie bald für nichts und wieder nichts zerreißen würden. Oh, glauben Sie mir, Eugenie, die Lust, die aus der Fühllosigkeit entspringt, ist um vieles mehr wert wie die, die die Empfindsamkeit ihnen schenkt. Diese kann das Herz nur von einer Seite her erreichen. Die andere aber kitzelt und verwirrt es überall. Kurz, sind die erlaubten Genüsse denen vergleichbar, die mit viel prickelnderen Reizen die unschätzbare Lust am Zerreißen der gesellschaftlichen Zügel und dem Umsturz aller Gesetze verbinden? Um meine Gedanken über all das ein wenig zu entwirren, sagen Sie mir bitte, wie Sie das Objekt betrachten, das Ihrem Vergnügen dient. Naturgemäß als völlig nichtig, meine Liebe. Ob es meinen Genuss teilt oder nicht, ob es Befriedigung empfindet oder nicht, Apathie oder sogar Schmerz, vorausgesetzt, dass ich glücklich bin, ist mir das Übrige völlig gleichgültig. Es tut gut, wenn dieses Objekt Schmerz empfindet, nicht wahr? Sicherlich, überaus gut. Ich sagte es Ihnen schon, die animalischen Impulse werden durch Sie kräftiger und rascher in Richtung Wollust gelenkt. Öffnen Sie die Serails Afrikas, Asiens, Südeuropas und schauen Sie, ob die Häupter dieser berühmten Harems sich, wenn sie erregt sind, viel darum bekümmern, ob sie den Wesen, die ihnen dienen, Vergnügen machen. Sie befehlen, man gehorcht. Sie genießen, man wagt nicht, ihnen zu antworten. Sind sie befriedigt, entfernt man sich. Es gibt welche unter ihnen, die, wie eine Respektlosigkeit, die Kühnheit bestrafen würden, wenn man ihren Genuss teilt. Der König von Achim lässt jeder Frau unbarmherzig den Kopf abschlagen, die sich in seiner Gegenwart so vergisst, dass sie Vergnügen empfindet. Und sehr häufig schlägt er ihn ihr selbst ab. All dies, liebe Eugenie, ist ausschließlich auf den Prinzipien begründet, die ich Ihnen bereits entwickelt habe. Was begehrt man, wenn man genießt? Dass alles, was uns umgibt, sich nur mit uns beschäftigt, nur an uns denkt, nur uns umsorgt. Wenn die, die uns dienen, genießen, dann sind sie viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt als mit uns. Und unser Genuss ist folglich gestört. Es gibt keinen Mann, der nicht Despot sein will, wenn er erregt ist. Es scheint, dass er weniger Vergnügen empfindet, sobald er den Eindruck hat, dass die anderen ebenso viel haben wie er. In einer Aufwallung des Stolzes, die in diesem Augenblick ganz natürlich ist, möchte er der Einzige auf der Welt sein, der in der Lage ist, zu empfinden, was er fühlt. Der Gedanke, einen anderen genießen zu sehen wie er, führt ihn zu einer Art von Gleichheit zurück, die den unbeschreiblichen Reizen schadet, welche der Despotismus in diesem Moment empfinden lässt. Übrigens stimmt es nicht, dass es Vergnügen macht, wenn man anderen Vergnügen schenkt. Das heißt nämlich, ihnen dienen. Und ein Mann mit steifem Schwanz ist weit davon entfernt, den anderen nützlich sein zu wollen. Im Gegenteil, indem er Böses tut, empfindet er die ganze Lust, die ein Individuum fühlen kann, wenn es seine Kraft erprobt. Er herrscht dann. Er ist Tyrann. Welch ein Unterschied für die Eigenliebe. Glauben wir nicht, dass sie in diesem Falle schweigt. Der Geschlechtsakt ist eine Leidenschaft, die sich alle anderen unterwirft, sie aber zugleich auch zusammenfasst. Der Wunsch, in diesem Augenblick zu herrschen, ist so stark in der Natur, dass man ihn sogar bei den Tieren wiederfindet. Wäre die Krisis der Wollust eine Art von Wut, wenn es nicht der Wille der Mutter des Menschengeschlechtes gewesen wäre, dass das Verhalten beim Koitus das gleiche sei wie das Verhalten in der Wut? Wo ist der gut veranlagte, das heißt, mit kraftvollen Organen ausgestattete Mann, der dann nicht den Wunsch hegt, seinen Partner auf die eine oder andere Weise zu schikanieren? Ich weiß wohl, dass eine Unzahl von Toren, die sich niemals von ihren Gefühlen Rechenschaft gibt, die Systeme, die ich aufstelle, kaum versteht. Doch was kümmern mich diese Dummköpfe? Nicht sie sind es, zu denen ich spreche. Platte Anbeter der Frauen lasse ich sie zu Füßen ihrer unverschämten Dulcinea in Erwartung des Seufzers, der sie glücklich machen soll. Niedrige Sklaven des Geschlechtes, das sie beherrschen sollten, überlasse ich sie der erbärmlichen Lust, Fesseln zu tragen, mit denen die anderen zu beladen, die Natur ihnen das Recht gibt. Sollen diese Lebewesen dahin vegetieren in der Niedrigkeit, die sie entwürdigt? Es wäre vergeblich, wenn wir sie ermahnten. Himmelarsch! Ich bin schon wieder steif. Rufen Sie Augustin zurück, Madame, ich bitte Sie. In der Tat, Bruder, dein Freund ist sehr ausschweifend. Ich bin überzeugt, dass er auf der ganzen Welt nicht seinesgleichen hat. Es klopft. Wer kann das sein? Ich hatte Störungen untersagt. Es muss ja dringend sein. Sieh nach, was es ist. Chevalier, ich bitte dich. Ein Brief. Er kommt von Ihrem Vater, Eugenie. Meinem Vater? Wir sind verloren. Lesen wir ihn erst einmal. Können Sie sich vorstellen, schönste Dame, dass meine unerträgliche Frau aufgeregt über die Reise meiner Tochter zu Ihnen in diesem Moment aufbricht, um sie zurückzuholen? Sie bildet sich alles Mögliche ein. Was selbst, wenn es stimmte, in Wirklichkeit nichts Besonderes wäre. Ich bitte Sie, sie streng für diese Unverschämtheit zu bestrafen. Gestern habe ich sie bereits für eine Unverschämtheit ihrerseits gezüchtigt. Die Lektion hat wohl nicht ausgereicht. Wie lange schon fällt mir diese Nutte zur Last, dass Sie verstehen mich. Was Sie tun werden, ist gut getan. Nun, Eugenie? Du siehst, dass es hier nicht viel zum Erschrecken gibt. Welch impertinente kleine Frau. Da Papa uns eine Blankovollmacht gibt, müssen wir die Schurken empfangen, wie sie es verdient. Ich beschwöre dich. Küss mich, mein Herz. Wir werden sie nicht schonen. Du wolltest ein Opfer, Eugenie? Hier hast du es. Ein Geschenk von der Natur und dem Schicksal gleichermaßen. Ich werde es genießen, meine Liebe. Wir werden es genießen. Don Monsieur, was sagen Sie dazu? Madame de Mistival erscheint in einem Augenblick, den man sich nicht besser wünschen kann. Ich hoffe, Sie sind entschlossen, den Wünschen Ihres Vaters zu entsprechen. Zu entsprechen? Sie zu übertreffen, mein Lieber. O möge die Erde unter mir zusammenbrechen, wenn Sie mich schwach sehen werden. Lassen Sie Ihre Freundin und mich nur machen. Nun gut, machen wir uns ein wenig zurecht? Im Gegenteil. Vom Augenblick Ihres Eintritts an darf nichts darüber im Unklaren lassen, welchen Zeitvertreib wir Ihrer Tochter angedeihen lassen. Wir wollen uns also in der größtmöglichen Liederlichkeit präsentieren. Ich höre ein Geräusch, das ist sie. Eugenie, nur Mut. Bei Gott, was für eine köstliche Szene. Ich bitte Sie, mir zu verzeihen, Madame, wenn ich ohne Anmeldung bei Ihnen erscheine. Aber man sagt, meine Tochter sei hier. Und wenn ich nach dem Zustand urteile, in dem ich meine Tochter hier vorfinde, Madame, so glaube ich nicht Unrecht zu haben, Sie hier für sehr schlecht untergebracht zu halten. Diese Einführung ist impertinent, Madame. Was unterstehen Sie sich? Mein Herr, ich weiß nicht, wer Sie sind. Doch nach dem Zustand, in dem Sie sich hier befinden, ist es leicht, auf Ihre Sitten zu schließen. Eugenie, folgen Sie mir. Ich bitte um Entschuldigung, Madame, aber das werde ich nicht tun. Wie? Meine Tochter widersetzt sich mir? Wie Sie sehen. Sie versagt Ihnen sogar ausdrücklich den Gehorsam. So ein impertinentes Geschöpf. Sachte, mein Herz, keine beleidigenden Äußerungen. Wir alle sind auf Eugenies Seite. Und Sie könnten Ihre Heftigkeit ihr gegenüber noch bereuen. Wie? Meine Tochter versagt mir den Gehorsam und ich soll das einfach so hinnehmen. Als Monsieur de Mistival oder sonst wer Ihnen die Samentropfen in die Scheide spritzte, aus denen Eugenie entstand, haben Sie da an Sie gedacht? Nein, nicht wahr? Nun also, welchen Dank soll sie Ihnen heute dafür wissen, dass Sie sich entluden, als Ihre widerliche Fotze gefickt wurde? Sie aber haben ihr gesagt, Ficken sei eine Sünde. Während doch Ficken das Wonnevollste ist, was man im Leben tun kann. Sie haben ihr Sitten vermitteln wollen, wo doch das Glück eines jungen Mädchens gerade in der Ausschweifung und der Sittenlosigkeit liegt. Sehen Sie wenigstens jetzt endlich Ihren Irrtum ein, Madame. Sie haben nichts für Ihre Tochter getan. Sie haben ihr gegenüber keine der Pflichten erfüllt, die die Natur diktiert. Eugenie schuldet Ihnen nichts als Hass. Gerechter Himmel. Meine Eugenie ist verloren. Eugenie? Liebe Eugenie? Höre das Flehen derjenigen, die dir das Leben geschenkt hat. Keine Befehle, mein Kind, es sind Bitten. Du bist hier unter Ungeheuern. Entreiße dich diesem gefährlichen Umgang und geh mit mir. Ich bitte dich auf Knien darum. Welch rührende Tränenszene. Hier, Mamachen, da haben sie ihn, mein Hintern. Genau in Höhe ihres Mundes. Küssen sie ihn, mein Herz, saugen sie ihn. Das ist alles, was ich noch für sie tun kann. Du Ungeheuer, geh, geh. Für alle Zeit sage ich mich von dir als meiner Tochter los. Was fällt Ihnen ein, Sie impertinente Person? Madame, ich habe Ihnen gesagt, dass Eugenie unter unserem Schutze steht. Sie haben sie geschubst. Dieses Verbrechen bedarf einer Strafe. Haben Sie bitte die Güte, sich nackt auszuziehen, um zu empfangen, was Ihre Brutalität verdient. Mich ausziehen? Augustin, diene Madame als Kammerfrau. O Himmel, wo bin ich hier hineingeraten? Man will mich töten. Lassen Sie mich. Lassen Sie mich. oder ich schreie um Hilfe. Hör zu, Hure. Du bist für uns ein Opfer. Dein Mann hat dich uns selbst geschickt. Du wirst dein Schicksal hier erleiden. Nichts kann dich davor schützen. Was wird es sein? Ich weiß es nicht. Vielleicht wirst du gehängt, gevierteilt, gepeinigt, lebendig verbrannt. Das hängt von deiner Tochter ab. Sie ist es, die dein Urteil spricht. Doch du wirst leiden, Dirne. Und noch einmal, meine Schöne, dein Mann erlaubt uns vorab alles, was wir tun. Eugenie, platzieren Sie Ihre Hinterbacken neben die Ihrer Mutter, damit ich Ihre beiden Ärsche vergleichen kann. Verflixt, deiner ist schön, meine Liebe. Aber weiß Gott, der deiner Mama ist auch nicht übel. Ich werde mich einen Augenblick damit vergnügen, beide in den Arsch zu ficken. Augustin, halten Sie Madame fest. Gerechter Himmel. Man spürt, Madame, dass Ihr Mann diesen Weg häufig benutzt. Jetzt du, Eugenie. Welch ein Unterschied. Und jetzt, Eugenie, lass mich deinen schönen Hintern küssen, während ich den deiner Mama ficke. Und Sie, Madame, kommen bitte näher, damit ich den Ihren noch dazu betasten kann, ihn sokratisieren. Man muss von Ärschen umgeben sein, wenn man einen Arsch fickt. Was wirst du noch mit dieser Dirne tun, mein Freund? Sie peitschen, ihr die Haare ausreißen und ihr die Schenkel blutig kneifen. Ungeheuer. Verbrecher. Gerechter Himmel. Schone deine Stimme, Liebchen. Noch nie hat sich der mächtige Himmel um einen Arsch gekümmert. Wie weh sie mir tun. Du leidest, meine Liebe, du weinst, und ich entlade mich. Ah, du Hure. Los, schöne Eugenie, ficken Sie Ihre Mutter. Zuerst die Fotze. Wie du schreist, Mutter, wenn deine Tochter dich fickt. Jetzt bin ich gleichzeitig Blutschänderin, Ehebrecherin, Sodomitin. All das ist ein Mädchen, das erst heute entjungfert wurde. Mit welcher Geschwindigkeit ich den dornigen Weg des Lasters durcheile. Ich glaube, du entlädst dich, süße Mutter. Dolmon saisit nur ihre Augen. Hura, ich werde dich lehren, Libertin zu sein. Da, Dirne, da. O ficke, Dolmosse, ficke, mein süßer Freund, ich sterbe. Habt Mitleid. Ich beschwöre euch. Oh nein, nein. Lassen Sie sie in dieser Ohnmacht. Es gibt keinen wollüstigeren Anblick als eine ohnmächtige Frau. Wir werden sie peitschen, um sie ins Leben zurückzurufen. Wir könnten diese Nutte ganz und gar vernichten. Es wäre nicht ein Anflug von Verbrechen daran. Denn der Mensch kann keine Verbrechen begehen. Würde die Natur uns, den blinden Werkzeugen ihrer Inspirationen, befehlen, das Universum in Brand zu setzen, so bestünde das einzige Verbrechen darin, sich diesem Befehl zu widersetzen. Alle Verbrecher dieser Welt sind nur die ausführenden Organe ihrer Launen. Wie, die Dirne ist immer noch nicht zu sich gekommen. Ruten, Ruten. Augustin? Lauf und hol mir eine Handvoll Dornen aus dem Garten. Oh, ich glaube wirklich, sie ist tot. Tot, tot. Was? Ich soll diesen Sommer Trauer tragen. Dabei habe ich mir so hübsche Kleider machen lassen. So kleines Ungeheuer, du. Her mit den Dornen, Augusta. Wir wollen sehen, welche Wirkung dieses letzte Mittel tut. Eugenie, saugen Sie meinen Schwanz, während ich mich bemühe, Ihnen Ihre Mutter wiederzugeben. Nun seht ihr die Wirkung dieser Medizin? O Himmel, warum ruft man mich aus dem Schoß des Grabes zurück? Warum gibt man mich den Schrecken des Lebens wieder? Weil noch nicht alles erledigt ist. Ich habe unten einen Diener ausgestattet mit einem der vielleicht schönsten Glieder, die sich in der Natur finden lassen. Doch sondert es Schleim ab und wird von der fürchterlichsten Syphilis zerfressen, die man je auf der Welt gesehen hat. Ich werde ihn heraufkommen lassen. Er wird sein Gift in die beiden Zugänge zur Natur dieser teuren und liebenswerten Dame spritzen, damit sich die Hure, solange die Auswirkungen dieser grausamen Krankheit andauern, daran erinnert, dass sie ihre Tochter nicht stören soll, wenn sie sich ficken lässt. Himmel, Arsch und Zwirn, du widerwärtiges Miststück. Und jetzt werde ich dir auch noch deine nichtsnutzige Fotze vernähen. Mit 1000 Stichen, mit abertausend Stichen. Bis aufs Blut, du Fotze. Gerechter Himmel. Das ist besser als sterben, Mama. Wenigstens kann ich so meine hübschen Sommerkleider tragen. Nun ist alles erledigt. Du kannst dich wieder anziehen, Hure. Du kannst jetzt gehen, wenn du willst. Wisse, dass uns dein Gatte selbst dies alles gestattet hat, was wir mit dir getan haben. Dieses Exempel soll dich daran erinnern, dass deine Tochter alt genug ist, zu tun, was sie will, dass sie gerne fickt, dass sie zum Ficken geboren ist und dass es, wenn du nicht selbst gefickt werden willst, das Beste ist, sie gewähren zu lassen. Verabschiede dich, Hure. Knie nieder vor deiner Tochter und bitte sie um Verzeihung für dein abscheuliches Benehmen ihr gegenüber. Eugenie, versetzen Sie Ihrer Frau Mutter noch 2 ordentliche Ohrfeigen. Und befördern Sie sie mit 2 festen Tritten in den Arsch über die Schwelle. Meine Freunde, jetzt wollen wir uns zu Tisch begeben. Und dann alle 4 in ein Bett. Das war ein guter Tag. Ich speise niemals besser, ich schlafe nie friedlicher, als wenn ich mich tagsüber ausgiebig mit dem besudelt habe, was die Toren Verbrechen nennen. Sie hörten Die Philosophie im Boudoir. Szenische Lesung nach dem Roman des Marquis de Sade. Aus dem Französischen von Barbara Ronge. Textfassung und Regie Michael Farin. Musik Zeitblom. Die Rollen und ihre Sprecher waren Chevalier de Mirvel, Jens Harzer. Madame de Saint-Ange, Dagmar Manzel. Dolmancé, Ulrich Nöten. Eugenie, Lilith Stangenberg. Madame de Mistival, Anne Ratte-Polle. Marquis de Sade, Blixa Bargeld. Ton und Technik, Ingo Kraus. Produktion, der Hörverlag 2014.